Ich starte. Jetzt sind wir live. Ja, okay, wir sind live, alles klar. Dann würde ich mal sagen, willkommen zum dieswöchigen Livestream der Weltraumaffen. Heute ein bisschen später hatten technische Probleme, aber ja, besser spät als nie. Mit dabei wieder der germagelblog.de, der Caps Lock Quiz. Und hatten technische Probleme. Ich bin der Old Gamer und meine Stimme kennt man ja wahrscheinlich auch schon. Ich sehe gerade, Zuschauer sind noch keine da. Das ist gut, weil dann können wir eigentlich mit allem möglichen Unsinn, der uns gerade im Kopf rumgeht, anfangen. Wobei ein bisschen vorbereitet haben wir uns ja schon. Heute die Themen sind unter anderem einmal wieder Frau Zoe Quinn. Auch wenn wir uns ein bisschen von Gamergate so abgegrenzt haben, ist es in Bezug zur Meinungsfreiheit extremst interessant. Denn ja. Die Dame hat ihre Klage gegen Aaron Gioni fallen lassen. Für die, die nicht mehr so mit dem Sachverhalt vertraut waren. Also, ja, die Leute, die halt eben Gamergate kritisch waren, sagen immer so, dass mit dem Blogeintrag von Aaron Gioni die ganze Bewegung angefangen hätte. Und ja, versucht hätte, sie in der Öffentlichkeit bloßzustellen und da private Details breitgetreten hat, in der Hoffnung, dass halt eben Trolle sie verfolgen. Und ja, gut, Gamergate hat das Ganze ein bisschen anders interpretiert und hat gesagt, so, ja, die geht mit Journalisten ins Bett und da ist überhaupt keine Transparenz und da werden irgendwelche Verbindungen ausgenutzt, damit die halt eben ja, wie sagt man, damit die halt eben, dass über sie berichtet wird, ja, dass sie halt eben Aufmerksamkeit kriegt dafür und so weiter. Und ja, damit halt der Gioni sich nicht weiter zu dem Thema äußern kann, hat sie ihn verklagt, ihm Maulkorb verpasst. Eine der Rahmenbedingungen war unter anderem, dass er halt eben nichts weiter mehr über sie preisgibt. Das ist halt ziemlich krass, weil ganz einfach es war ja noch nichts bewiesen. Ja, das Ganze hat sich ja jetzt über 1,5 Jahre hinweggezogen, der ganze Prozess. Und ihm da gleich, sag ich mal, so in seiner auch ja in seiner persönlichen Meinungsfreiheit so einzuschränken aufgrund von Anschuldigungen, das ist auf jeden Fall zumindest, sag ich mal, bedenklich. Ja, mir fällt da auch also zu diesem Thema jetzt gerade nochmal ein, der Gregory Allen Elliott, wo halt auch eben die Anschuldigung ausgereicht hat, ja, um ihn fast privat zu zerstören, ja, weil er durfte ja gar keinen Computer mehr benutzen, ist Grafiker gewesen, das ist halt, kannst du deinen Beruf nicht mehr ausüben und so weiter. Und ja, bei der Frau Quinn ist das alles eher in so einem, ja, ich sag mal, noch bisschen harmloser abgelaufen, aber nicht weniger dreist. Finde ich zumindest. Ja, jedenfalls hat die jetzt ihre Klage eingestellt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich schon ein bisschen Schadenfreude so, ja, weil der Gioni musste ja halt wirklich zusehen, dass er da irgendwie die Kohle zusammenkriegt, um sich zu verteidigen. Denn leider ist es halt eben in Amerika so, wer Geld hat, der kriegt meistens auch Recht. Und die Frau Quinn hatte halt eben ordentlich Unterstützung. Ja, da haben ihr halt wirklich Spitzenanwälte den Rücken gestärkt. Und ich finde, das spricht auch für sich, ja, wenn sie dann halt eben die Klage fallen lässt und so weiter und wahrscheinlich einer ihrer Anwälte auch gesagt hat, so, ja, sorry, aber das macht wahrscheinlich so in dem, das macht einfach keinen Sinn mehr, so, ja. Die Chancen, den Fall zu gewinnen, sind wahrscheinlich eh nicht so groß. Und besser lässt sie das mal sein. Aber das ist jetzt Spekulation von mir. Ja, möchtet ihr was dazu sagen? Ihr habt euch ja zum Beispiel das, was die Zoe dazu geschrieben hat, auch durchgelesen. Soweit ich das mitbekommen hatte, hatte sie ja dann sehr ausführlichen Eintrag noch zu verfasst. Ja, sie hat ja auch da den Gregory Allen Elliott genannt, praktisch als so einen Präzedenzfall, wo halt schon mal praktisch versucht worden wäre, halt Feministinnen platt zu machen, was halt eine völlige Verdrehung des Sachverhalts ist. Der Mann war ja derjenige, der platt gemacht werden sollte und nicht die Damen, die versucht haben, ihm da an Karren zu fahren. Aber so kennen wir die Frau Quinn ja. Also Wahrheit, ja, kommt da nur peripher vor bei ihren Geschichten. So habe ich zumindest den Eindruck. Ja, das ganze Ding ist eigentlich so eine richtige Vorlage für so ein neues Narrativ, ne? Also ich habe mir bei jedem Satz irgendwie überlegt, so ja, können Sie gleich markieren, Steuerung C, Steuerung V, hier fertig ist der neue Beitrag über hier armes Opfer, musste so solche Qualen durchstehen und hat noch nicht mal Recht bekommen. Und das ist dann wieder irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich der Grund, warum man da wieder dann irgendwie fordern muss, dass irgendwas verschärft wird. Oder so, damit das in Zukunft nicht mehr passiert und Kram. Hm. Ja, es klang auf jeden Fall auch so, dass sie da, dass das in einer Art und Weise geschrieben wurde, dass es halt wieder diese, was ja die Feministinnen eigentlich weltweit mittlerweile fordern. Also auf jeden Fall, dass es so geschrieben wurde, dass die Kernaussage eben ist, ja, halt eben Rumgetrolle ist eben auch Hate Speech und Anschuldigungen, harsche Anschuldigungen sind Hate Speech und das muss man alles ein bisschen schärfer ja, betrachten und wahrscheinlich auch bestrafen dann, ja. Das ist halt mein Eindruck. Ja, ja. Also dieses Hate Speech an sich, das ist ja, ich habe dazu halt das Thunderfoot-Video die Tage auch nochmal gesehen bei Anita Sarkeesian und da hat er ja auch nochmal diesen Ausschnitt von Anita von der UN gezeigt, wo sie sagt, es ist nicht nur das Harassment und der Hate Speech, sondern auch das. Stopp mal eben, also es halt auf jeden Fall von Old Gamer. Muss ich mal muten. Du hältst und jetzt. Jetzt hören wir mich gar nicht mehr, oder wie? Doch, ich höre dich, aber wenn wer anders redet dann und es ist laut genug, dann kommt es bei deinem Account irgendwie als Hall nochmal rein. Das ist ätzend. 1-2, aber im Moment nicht, würde ich sagen, oder? Nee, hängt vielleicht von der Lautstärke ab. Okay. Ja, nee, ich habe jetzt gerade mal den Ausgang gewechselt. Also kann vielleicht daran liegen. Ja, dann machen wir erstmal so weiter. Klingt genau, also Anita hat gesagt, es geht nicht nur um das Harassment und die Beleidigung, sondern es ist ja auch der tägliche Kampf, dass jemand einen kritisiert und jemand einen Lügner nennt und all diese Sachen. Also es wird ja da ganz klar versucht, nicht nur Hate Speech, sondern alles, was in irgendeiner Form Kritik oder Gegenrede ist, platt zu machen. Ne? Habe ich zumindest den Eindruck. Ja, nee, das kann man definitiv so sagen. Ne? Also ich meine, was für einen anderen Grund sollte es da irgendwie geben, dass gerade diese Personen da solche Dinge irgendwie fordern. Ne? Und das haben wir eigentlich auch schon die ganze Zeit erlebt, ne? Auch wenn es darum irgendwie ging, über ja diese ganzen Dinge, die da schon gewesen sind. Es war ja eigentlich von Anfang an immer so das Problem, wer hat da jetzt Deutungshoheit über diese ganzen Dinge. Ne? Und ich sag mal, da hatten sie auf jeden Fall beim Gamergate. Zum einen war die Opposition größer, also jetzt auch im Vergleich zu diesen E-Season Plus Sachen und so, die da vorher schon waren, mit vergleichbaren Unterwandern von so einer Subkultur. Aber auf der anderen Seite waren halt auch diese ganzen Netzwerke alle dichter. Ne? Also es gibt ja jetzt keine ganze Reihe von Journalisten, die über Atheismus schreiben. Ne? Das gibt es ja nicht weltweit. Aber es gibt halt schon Leute, die über Computerspiele schreiben. Und da hat man das halt sehr stark gemerkt, dass es dann gleich irgendwie hieß so, ja, hier, das sind die Experten, ne? Die kennen das. Und das waren dann so Leute wie Lee Alexander und so und die haben das dann da richtig geschafft, dass man halt nur noch das dann gehört hat, was die darüber gesagt haben. Und das war halt so ein bisschen die Besonderheit dabei, dass das Ganze, also zum einen war es halt auch eine größere Nummer, weil natürlich viel mehr Leute irgendwie Computerspiele spielen, als irgendwie Leute sich da irgendwie an einer Atheisten-Skeptiker-Szene beteiligen. Also selbst die Leute, die jetzt so eine Einstellung haben, sind ja da nicht zwangsläufig mit dabei. Ne? Und ja, das war halt auch noch ein größerer Unterschied. Und daher hat das natürlich alles ein bisschen größere Wellen gezogen. Und auch natürlich, weil es ja auch alles viel länger ging. Ne? Also, ich sag mal, diese ACDM-Plus-Geschichte, die war ja irgendwie 2012 oder so. Und da gab es ja dann sozusagen diese Abspaltung und danach war das dann halt vorbei und ja, es war halt, der Schaden war entstanden sozusagen. Ne? Das hat sich ja auch heute eigentlich nicht wieder von erholt, diese ganze Szene. Und ich habe das ja auch hier bis nach Deutschland, ich habe ja auch so Leute kennengelernt, die Riesenfans von dieser Rebecca Watson da sind, diese Elevator-Gate-Frau und so, ne? Und dann sich darüber aufgeregt haben, wenn ich bei Facebook ein Thunderfoot-Video gepostet habe und so ein Zeug. Also das hat hier schon auch sich hindurchgeschlagen. Und ja, worauf wollte ich hinaus? Aber jetzt natürlich nicht, ja, also ist halt so ein Nischending gewesen, ne? Weil halt diese Gamergate-Sache natürlich hat ja eigentlich jetzt mittlerweile jeder schon irgendwie gehört. Ja, denke ich Und auch. weiß nur irgendwie peripherär oder so über die ganzen Artikel, die darüber gewesen sind oder so. Als Negativbeispiel mindestens einmal. Ja, von daher haben natürlich auch diese Leute jetzt, so die Bizurex und so, die jetzt da losrennen und sich da wieder abschotten wollen, natürlich auch mehr an Feuer und Futter und so, ne? Weil, ja, und das ist ja auch so mit, also diese Fahrstuhlnummer, also man muss gleich nochmal erklären, Elevator Gate war ja sozusagen, diese Rebecca Watson hat sich irgendwie darüber beschwert, dass sie, nachdem sie irgendwie bis 4 Uhr morgens in irgendeiner Kneipe gewesen ist, im Fahrstuhl einer gefragt hat, ob sie mit ihm einen Kaffee trinken gehen will. Und sie hat das dann wohl verneint und damit war die ganze Sache vorbei, aber sie hat sich halt hinterher darüber aufgeregt, dass man das doch nicht machen kann und irgendwelche Leute im Fahrstuhl fragen und so ein Zeug. Und da zum Beispiel dann dieser Bekannte von mir, da hat irgendwie gemeint, so ja, das wäre ja wohl ganz was anderes, weil ich habe ihm nämlich das Beispiel gebracht, sozusagen, wie ich da eindeutige Angebote mal gekriegt habe auf dem CSD von Leuten, so, ne, wo ich mir auch sagen kann, ja, müsste ich mich ja jetzt irgendwie angegriffen fühlen, so nach dem Motto, weiß ich auch nicht, wie die Leute dann reagieren, wenn ich dann Nein sage, ne? So als Mann. Und er meinte so, ja, aber es ist natürlich ganz was anderes, weil im Fahrstuhl, da ist man ja dann quasi eingesperrt und so, ne? Und er wollte das dann gar nicht anerkennen, so das, was halt aus der ganzen Nummer geworden ist. Halt, sie hat sich irgendwie gefühlt, aber es ist ja nichts passiert. Ne? Es hat ja Ja. keiner irgendwie das Nein nicht wahrhaben wollen oder irgendwas. Die Leute sind ihres Weges gegangen und alles war in Ordnung. Ne? Ja, Und das ist es halt, das ist so eine einseitige Geschichte einfach gewesen, ne, weil sie genau. war ja nicht wirklich bedroht, also Ja, aber das ist dann halt so der ist es Punkt, wo gekommen. halt diese feministische Ideologie dann greift, wo das alles dann irgendwie umgewandelt wird in so ein, oh mein Gott, das Machtverhältnis In und Dominanz und Mikroaggression und dann ist ja, gleich schon wieder, ja. ich hab mich schlecht gefühlt, ne? Das reicht ja auch schon immer aus, so nach dem Motto, jemand hat dafür gesorgt, dass ich mich schlecht fühle, das muss ich ändern. Und das hört man ja in dieser Twitter-Debatte ja auch immer wieder, ne? So, dass Frauen sich schlecht fühlen. Und das wird dann so vorgebracht, als wär das ein Argument, so nach dem Motto so, ja, hier, da muss man doch was machen. Die fühlen sich schlecht. Hallo? Das Und ist wieder, keine Ahnung, da also auch so ein wenn man künstlicher sich. Handlungszwang wird da wieder generiert, einfach, weißt Ja. du? Ja. Ja, und das war ja auch so bei dieser Nummer mit dem Pallenberg, ne, hier Laser-Sushi-Geschichte. Palmgate. Da hat er ja jetzt auch diese Chatlogs da veröffentlicht von damals, wo sie mit ihm gesprochen hat. Und sie hat ja da auch gemeint, von wegen so, ja, weil natürlich haben wir lauter Leute irgendwie gesagt, sag mal, spinnst du oder so über Twitter, ne? Und das war dann dieser Mob, ne? Den sie da so deutet als geplante Aktion irgendwie, um ihr das Leben zur Hölle zu machen oder so. Wenn da so ein paar Ja. Leute halt einen Sachverhalt sehen und sich dann dazu irgendwie äußern. Ich meine, ich kann mir das ja gut vorstellen, dass das ziemlich einschüchternd sein muss, wenn plötzlich alle möglichen Leute mit einem reden da irgendwie, die man nicht kennt und die einem natürlich teilweise auch nicht unbedingt wohlgesonnen sind. Das ist ja alles richtig. Aber auf der anderen Seite sind es dann am Ende des Tages ja auch nur Worte auf Twitter, ne? Ja. Und das ist dann halt wieder Ja. der Punkt, wo sie das dann nicht sehen, diese Tatsache, dass man dann nach so einer Sache dann halt einfach mal darüber hinwegkommen muss. Eben, ich verstehe auch Und dieses Verhalten dann nicht, weil. Gras über die Sache gewachsen ist und dann einfach jeder seines Lebens irgendwie ziehen muss und dann weiter. Ne? Und das ist dann aber halt der Punkt, wo wir dann so eine Definition von Cybergewalt dann plötzlich kriegen, ne? Die dann irgendwie sagt, solche Dinge sind Gewalt, wenn sie Frauen passieren. Und dann halt eben wieder gesagt wird, so nach dem Motto, ja wie, du hast da jetzt was dagegen, dass wir da jetzt was gegen unternehmen wollen? So, wie bist du denn drauf? So, willst du denn nichts hier, das ist Gewalt, was dem passiert? So, bist du etwa für Gewalt? Ja. Ne? Und da wird dann wieder jedes Register gezogen und ne, das ist alles komplett verzerrt, man kann sich da nicht mehr vernünftig drüber unterhalten, über dieses ganze Zeug und ja, du hast halt nur so dieses Ding und dann noch wieder lauter Leute dabei irgendwie, die sich damit nicht weiter beschäftigt haben und irgendwie hören so, oh nein, Gewalt und gegen die arme Frau und ja, da kannst du halt nicht gewinnen irgendwie. Ja. Nee. In dem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber der Richard Dawkins hatte wohl in den letzten Tagen einen leichten Schlaganfall. Oh, alles Gute schon mal von hier aus so. Und es gab heute ein YouTube-Video, beziehungsweise halt einen kurzen Snippet von ihm, was er wohl danach, nach diesem Schlaganfall aufgenommen hat. Und er hat gesagt, der Doktor hat ihn gefragt, ob er Stress hatte in der letzten Zeit. Und er sagt, ja, er hatte schon Stress und vor allem halt mit dieser Geschichte, dass er von dieser Konferenz ausgeladen wurde. Das hat ihn wohl sehr aufgeregt, was ja auch halt so ein feministisches No-Platform-Ding war. Also er sollte eigentlich auf einer Konferenz sprechen und dann haben halt irgendwer aus dieser Szene hat dafür gesorgt, dass er ausgeladen worden ist, weil er so ein schrecklicher Harasser ist und weil er dieses Video, was ist der Unterschied oder was ist die Gemeinsamkeit zwischen Feministin und Islamist, dieses Comic-Video halt retweetet hat. Ja. Mhm. Und ich meine, hier ist jemand wirklich offensichtlich geschädigt worden, aber ich könnte wetten, dass die Damen und ihre Allies das nicht so sehen, dass sie für den Schlaganfall von Herrn Dawkins verantwortlich sind, obwohl da dann mal wirklich was passiert ist. Ja, also es war ja auch sehr geschmacklos, was auf diesem Skeptic-Blog, das ist ja quasi der von dieser Rebecca Watson, was da geschrieben wurde, weil die dann irgendwie das so formuliert haben, so nach dem Motto, wir wünschen ihm alles Gute, obwohl er so ein bigotter Mensch ist. Also das war so sinnesgemäß. Ja, da kann man ja auch drauf verzichten, ja. Sinnesgemäß die, ja, sozusagen das, wie man das zusammenfassen kann, was sie da geschrieben haben in mehreren Absätzen. Und ich hatte das nämlich auch gehört, diesen Audio-Ausschnitt, wo er da auch sagt, zum Beispiel, er wäre ja einiges gewohnt von irgendwelchen religiösen Leuten so an Hass und Zeug, ne? Aber von aus seiner Atheisten-Szene, die er so als seine Leute erlebt hat, hätte er das halt nicht gedacht, dass eben da sowas passieren kann, dass sie irgendwie sagen, er darf da nicht hingehen und so. Außerdem hat er auch in diesem Video erzählt, dass er kurz bevor er den Schlaganfall gekriegt hat, auch die Nachricht bekommen hat, dass er da quasi wieder eingeladen wurde zu der Konferenz. Also die hatten sich quasi sogar bei ihm entschuldigt. Das muss man auch dazu sagen. Da weiß ich jetzt nicht, inwieweit das dann jetzt wirklich damit zu tun hat, aber das sagt er da halt auch so, dass das eigentlich komisch ist, dass er sich auch sehr gefreut hätte, dass sie ihn wieder eingeladen haben. Ja, aber es ist ja trotzdem schon wieder. Also erstmal wird darauf reagiert, auf den Mob, ja, und auf das Fordern. Und dann, wenn man merkt, dass man da eventuell eine Grenze überschritten hat, wird zurückgerudert. Aber ich sag da mal, es ist Kind schon wieder mit dem Brunnen gefallen, ne? Ja, also irgendwelchen Hexenjagden nach. Hat mich halt auch so gewundert, generell, als ich das damals mitbekommen hatte, dass Dawkins da teilweise irgendwie als schlechter Typ irgendwie gilt. Also aus Deutschland kann ich das halt schon. Da gibt es dann so Leute wie den Matthias Matusek und so, die dann irgendwie so ganz knallhart behaupten, dass der Dawkins irgendwie gesagt hätte, irgendwie die schwachen Menschen sind irgendwie überflüssig oder irgend so ein Spruch. Und also ich habe jetzt nicht alle seine Bücher gelesen, aber ich höre mir halt seit Jahren schon irgendwelche Talks und solche Sachen an von ihm, die er halt macht. Und der hat ja auch zum Beispiel, also dieser komische hier, wie heißt er, Schirmer von der FAZ, der hat ja mal dieses Buch geschrieben über diese ganze Modellierung des Menschen quasi nach Game Theory und solchen Sachen. Und da drin behauptet er halt, dass Dawkins ja mit seinem egoistischen Gen da irgendwie ein Vordenker für gewesen wäre. Und es gibt bei YouTube ein tolles Video aus den 80er Jahren, das man sich angucken kann mit Richard Dawkins, wo er quasi diese ganze Game Theory-Sache da aus evolutionsbiologischer Sicht halt eben betrachtet und quasi genau das Gegenteil von irgendwie, das ist total sinnvoll und das muss man unbedingt so machen, dabei irgendwie rauskommt, wo er halt eben darauf hinweist, dass halt Kooperation eigentlich das evolutionsbiologisch Bessere ist. Und diese Sachen, also wirklich muss man nur ergoogeln und dann findet man das, ne? Und ich kann mich nur erinnern, vor ein paar Jahren hatte ich mir irgendwie ein Foto von ihm gesehen, wo er da irgendwie mit seiner Tochter, die ja mittlerweile auch schon, ich glaube, Ärztin ist, also jetzt schon erwachsen ist, aber damals halt irgendwie sitzt sie so auf so einem Pony und er da irgendwie so total grinsend, steht da irgendwie daneben und so ein Zeug. Und der Typ hat studiert in Berkeley, ne? Auf dem Höhepunkt von diesem ganzen Hippie-Kram und so. Und den so darzustellen, als wäre er irgendwie so ein fieser, keine Ahnung, menschenhassender, die Schwachen müssen unterdrückt werden, Typ. Ja. Das ist wirklich, das könnte gar nicht falscher sein. So ein Und A-Brand plus ja, Hitler. also das ist echt irre, den Naja, Typen. das Ja, Gegenteil aber ich meine, kennt man ja. Also, ja. Gamergate sind ja auch ganz schreckliche Terroristen. Ja, Ja, das es ist ist halt halt eben. lustig, aber das halt diese Szene, ne, die jetzt eigentlich, ja, so wie Anders ja auch sagt, zu so seinen Leute sind, die es eigentlich besser wissen müssten, den dann auch für so einen Arsch halten, weil er da halt seine Meinung dann auch mal kundtut und nicht damit zurückhält, ne, wo sie ihn bei anderen Punkten dann dafür feiern. Und das finde ich halt auch ziemlich, ja, richtig merkwürdig, die Leute. Da merkt man wieder, wie irre die sind. Ne? So, also wenn es so einer einem nicht recht machen kann, dann hat man echt ein Problem, würde ich mal wirklich behaupten. Also wenn man Richard Dawkins da nicht als ehrlichen und positiven Menschen einschätzen kann, dann muss man echt mal irgendwie an seinem an seiner Menschenkenntnis ein bisschen arbeiten, würde ich sagen. Aber davon lebt doch diese Ideologie, Leute, die eigentlich vernünftig sind, als Arschlöcher darzustellen. Das ist ja im Endeffekt alles, was die machen. Also, ob das jetzt Dawkins ist oder jetzt hier der Jesse Single, dieser Journalist, der auch eigentlich eher einer von diesen Proponenten der feministischen Sicht ist, der hat ja auch, weiß gar nicht warum jetzt genau, aber der hat ja die Woche auch ordentlich Feuer gekriegt von seinen eigenen Leuten und hat sich da auch bitterlich beschwert. Aber das ist nun mal mit allen sozusagen revolutionären Bewegungen so. Wenn man aufhört, im Gleichschritt zu marschieren, gibt es einem im Gewehrkolben. Das ist irgendwie bei diesen ganzen totalitären Leuten ja praktisch im Programm, weil das funktioniert ja nur, wenn alle im Gleichschritt marschieren. Wenn dann wieder Leute anfangen, unabhängig zu denken oder eigene Meinungen zu haben, dann fängt das Narrativ sofort an zu bröckeln und deshalb muss da Zucht und Ordnung herrschen. Es funktioniert nur, solange alle gleich irre sind. Ja, Ja. aber ich nochmal zum Dawkins. Also ist ja klar, dass. Jetzt höre ich mich selber auch doppelt. Naja, okay, Wayne. Ist ja klar, dass halt eben die Leute bereits ihre vorgefertigte Meinung haben, ihre Ideologie und ihr Weltbild und da eigentlich nur noch nach Bestätigungen suchen, weil. Du triffst ja nicht auf Leute, die irgendwie, keine Ahnung, die wirklich progressiv sind, die wirklich was verbessern möchten, sondern das sind wirklich teilweise die ignorantesten Arschlöcher, die einem so im Internet eigentlich unterkommen können, ja, oder im echten Leben halt dann in dem Fall auch, ja. Ja, das ist ja halt auch wieder das Verrückte, ne? Weil das ist ja auch diese sogenannte Atheisten- und Skeptiker-Szene, ne? Skeptiker. Ja, Da hast du wo dann. sind die denn Skeptiker, ja? Ja, eben. Ja. Wir sind skeptisch gegenüber jedem, der nicht ihr Lied singt. Ich meine, das stimmt schon. Ja, die sind kritisch, aber so kritische Masse. Oh Mann. Ja, Naja. eigentlich sollte ja gerade so eine Bewegung, die irgendwie die Welt verbessern will, durchaus offen für Diskussionen sein, weil die Welt verbessern nur nach einer Ideologie, das hatten wir jetzt schon ein paar Das Mal in der funktioniert Geschichte nicht. und das ist immer für die Füße gewesen. Ne? Ja. Naja, was heißt verbessern? Also das Besondere an dieser Sache ist ja eigentlich, also so habe ich es zumindest immer gesehen, dass man halt ja sozusagen rational an erstmal überhaupt einen vernünftigen Ist-Zustand erfasst und dann mal rational guckt, was man da überhaupt dran machen könnte und halt immer wieder gegenprüft und immer wieder guckt, ob das wirklich in die richtige Richtung geht und Ja, so. Was ja genau. normalerweise so dieser wissenschaftliche, positive Gedanke ja eigentlich ist, ne? Dass man quasi alles irgendwie lösen kann, wenn man da nur genug Gehirnschmalz und Prüfungen und alles, also quasi halt eben ideologiefrei da dran geht an die ganzen Sachen und nur vernünftige Methodiken sich holt und alles, was halt eben überholt ist, so an Ideen, wo man bessere Sachen hat, dass ja, dass man dann da weitermacht und immer wieder prüft und immer wieder checkt und immer wieder guckt, ne, und halt eben, ja, die Leute, ja, so das halt eben macht, also quasi jetzt ohne jetzt irgendwie zu sagen, so, wir haben die Idee 3000, um alles Ja, irgendwie das gut ist zu es. machen, alle müssen gleich denken, dann klappt's auch und so. Ach, das ist eh so ein Unsinn, weil eine Allzwecklösung gibt es nicht. Ja, das ist von Person zu Person, von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich, was auf die zutrifft und wie man deren Umstände verbessern kann. Und da jetzt irgendwie anzukommen und sagen, ich habe die perfekte Allzwecklösung, die wird alle Probleme für uns lösen und so, das ist total verblendet sind die dann einfach. Ja, also. Ich sag mal, man muss die Gesellschaft erstmal so nehmen, wie sie ist, und die Probleme, die man sieht, anfangen im Kleinen zu lösen, weil man dadurch das Fundament schafft weißt du, für größeres Ziel, das man sich zum Beispiel gefasst hat, ja. Und nicht irgendwo hingehen, weiß ich nicht, keine Ahnung, auf dem Treffen von Leuten, die, keine Ahnung, gerne saubere Straßen hätten und sagen, ja, lass uns doch einen Weltraumfahrstuhl bauen oder so, weißt du? Ja, Ja. schon richtig. Was stand jetzt eigentlich, um nochmal auf den Aaron Gioni wieder zurückzukommen? Weil ich hatte jetzt sein Statement, hatte ich jetzt noch nicht gelesen. Das von euch einer gelesen? Nee, eben nicht, das ist es halt. Aber ich gucke hier gerade mal drüber. Ja, ich hatte es gelesen, was war schon wieder ein paar Tage her, so dass ich jetzt auch nicht wirklich zitieren will, aber er hat halt auf jeden Fall gesagt, dass es weitergeht. Also er will trotzdem diese Berufung praktisch durchdrücken. Also und das auch weiter verhandeln, damit diese Geschichte halt als Präzedenzfall gelten kann. Damit halt in Zukunft nicht so einfach irgendjemandem der Mund verboten werden kann. Wie sie es bei ihm gemacht hat. Darum geht es ihm ja jetzt. Er hat da auch wohl jetzt ein Funding-Ziel wieder erreicht. Das bestätigt ja meine Vermutung, die ich ja am Anfang mal gestellt habe, dass halt Quinn wirklich nur, also der Grund, dass sie halt zurückgezogen hat, die geringen Gewinnchancen sind, die sie da sieht. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass halt jetzt eben der Anwalt vom Joni gesagt hat, Junge, leg da mal nach, weil wir könnten da eventuell einen Präzedenzfall mitschaffen. Ja, es ist ja Und wohl auch dass so, die Chance dass. ist, wie gut es durchzuboxen. Weil ich meine, der Joni hat ja jetzt nicht so viel Knete. Und da braucht er natürlich einen Grund, um weiterzumachen. Ne? Das ist aber wohl Im ja auch Guten. so. Er sagt ja auch, das hat er in dem Artikel auch gesagt, von wegen, dass seine Anwälte eigentlich praktisch für den Kleinstbetrag arbeiten. Ne? Also, obwohl das wohl auch relativ bekannte Leute teilweise sind, die Berater. Arbeiten die für kleines Geld im anwaltsmäßigen Verhältnis, einfach weil die auch halt von freier Meinungsäußerung überzeugt sind und sie auch solchen Blödsinn halt stoppen wollen. Ja, ich habe jetzt gerade nochmal seinen Tumblr-Post angeguckt und Quinn endete ja ihren Artikel oder was auch immer das war mit, um offen und ehrlich zu sein, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt, und da macht er nur dreimal ein ungläubig dreinblickenden Smiley und ich sag mal, er kennt sie viel besser als wir alle, von daher, ja. Spricht das für sich selbst? Ja, aber ich denke, sie wird das auch weiter nutzen, um halt ihr eigenes Narrativ zu fahren. Da habe ich Natürlich. keine Zweifel, dass sie da versuchen wird, auch im Gespräch zu bleiben, sage ich jetzt Ach ja, mal. klar, natürlich. Ich meine hier, die haben ja schon wieder ein neues Projekt. Ja. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt schon über Twitter reden oder wollen wir noch so ein bisschen über die Ja, wir können Jungen-Geschichte ja, wir erzählen? können, ich meine, wenn es reinpasst, warum nicht? Ich würde es schon sagen, oder? Ich Ja, meine, wir haben noch eben eigentlich schon über Twitter geredet, also. eigentlich ja. Ja gut, ich meine, ansonsten hätte ich vielleicht auch da die angekündigten Algorithmen mal eben besprochen. Ja. Aber die andere Neuigkeit zu Twitter ist ja halt eben, dass die sich ein Komitee haben zusammenstellen lassen, das jetzt halt eben, wie haben die das nochmal ausgedrückt, Just Twitter safe, trust and sichere safety Kommunikation? council. Sorry? Trust and safety council, glaube ich, war es. Genau. Genau. Trust and Safety Council. Ja, die halt Ministry eben. of Truth. Ja, Moment. Ja, kann man eigentlich fast nicht anders sagen, oder? Naja, auf jeden Fall sollen die halt eben, sollen die halt eben Twitter in dahingehend beraten, dass man da eben die Kommunikation ein bisschen ja, ziviler gestaltet, ein bisschen sicherer auch für Minderheiten. Also man merkt schon, aus welcher Richtung das kommt, ja. Und wenn man sich dann anguckt, wen die sich da eingeladen hat, dann weiß man auch ganz genau, oh je, yeah, jetzt geht's schon wieder rum. Und zwar natürlich Zoe Quinn, Anita Sarkeesian und einer der Twitter-Entwickler hat dann auch noch mit Randy Harper gesprochen, ja, die Entwicklerin von zwei Blockbots, oder? Hat die nicht beim 80s Plus Blockbot auch mitgeschrieben? Ich glaube nicht, ne. Nee? Naja, jedenfalls war sie die Verfasserin des Gamergate-Blockbots. Und ja, was soll ich groß dazu sagen? Wenn man solche Leute über Kommunikation fragt, weiß man eigentlich schon, was dabei rauskommt. Ja, die werden eventuell ihre Terms of Service anpassen und dann, keine Ahnung, kriegen dann halt alle, die ein bisschen was Kritischeres tweeten, ein auf den Sack. Wenn das überhaupt angezeigt wird, Ja, es dann. scheint ja auch jetzt schon zu sein, dass diese Terms of Service so relativ, es gibt ja diesen Begriff der Targeted Views, mit dem sie ja damals Maiku und Thunderfoot und ähnliche Leute schon mal gebannt haben. So nach Ja. dem Motto, Targeted Abuse ist irgendwie, wenn man irgendjemanden anschreibt und ja, irgend so ein Kram. Und dann heißt es so, ja, hier ist dein Grund, Targeted Views. Und das war ja damals diese Women-Geschichte, ne? Women Action and Media, die das dann irgendwie eskalieren durften, irgendwelche Reports und da aber auch so aufgerufen haben, dass man das irgendwie benutzt, deren Tool, um irgendwen zu reporten. Und jetzt gibt es halt dieses komische Council, wo die dann garantiert auch Vorschläge machen werden, irgendwie, wer da jetzt sozusagen bekannt ist als ein Harasser oder sonst so, ich denke ich mal. Also Also, da auch die gibt's. Vorschläge, die Randy Harper gemacht hat, gehen ja auch alle in Richtung, nicht in Richtung Hate Speech verhindern, meiner Meinung nach, sondern in Richtung halt andere Gedanken rauszukicken. Ja? Also Ja. sie schlägt ja zum Beispiel vor, dass man Notifications nur noch von Leuten bekommt, die einem folgen, aber nicht mehr von Leuten, denen man selber folgt, zum Beispiel. Ja. Ah ja. Oder dass praktisch man auch nicht mehr die Tweets zu sehen bekommt, in denen man erwähnt wird von Leuten, die man geblockt hat und so weiter und so fort. Ja. Also es sind lauter so Sachen, die eigentlich nur dazu da sind, ja, andere Meinungen irgendwie aus dem Umfeld, eigenen Umfeld zu verbannen. Ja. Also zum Beispiel möchte sie, dass man die Möglichkeit hat, alle Replies auf einen Tweet zu muten. Das heißt, man kann irgendeine Scheiße behaupten und muss sich dann die Kritik nicht anhören oder die Richtigstellung. Was meiner Meinung nach halt genau das Gegenteil von dem ist, wofür Twitter im Endeffekt mal gemacht worden ist. Ja. Ja, also mit dem weiteren Einschränken von der Kommunikation, da sehe ich absolut schwarz für Twitter. Ich weiß, dass halt die Plattform bekannt wurde, weil halt eben viele prominente Menschen angefangen haben, diese zu benutzen und man dann halt mit Hilfe von Twitter in direkte Kommunikation mit ihnen treten konnte, ja, und das hat man ja so auch immer wieder gemerkt, dass man halt eben auch mit relativ berühmten Leuten, die halt eben nicht so wirklich greifbar sind, dass man mal kurz mit denen was tweeten kann und so, und das war immer sehr attraktiv. Wenn man jetzt natürlich eine von den Personen ist, die halt, wie du schon gesagt hast, gerne mal was Kontroverses behauptet und so eine Art Reply-Baiting eigentlich betreibt, ja, ist es natürlich schon wieder, wie soll ich sagen, das kann man nicht anders sagen, Rumgetrolle, ja, wenn man dann auf einmal verlangt, dass man halt die ganzen Replies muten kann, ja, dass man das nicht mehr mitbekommt. Ja, also das ist halt wirklich wieder, keine Ahnung, also Verstärkung der Wände der von der Echokammer und nicht weniger. Ja, ich würde auch mal interessieren, ob die jetzt meinen, dass es wirklich nur an sie selber ist oder ob die vielleicht sogar irgendwie meinen, dass man sozusagen, dass die Leute dann gar nicht mehr antworten können, dann nicht mehr erscheinen irgendwie im Ja, gleich erstmal alle, die das gefaved haben, blocken am besten. Ja. Also sie schlägt auch diesen, also sie spricht von diesem Quality-Filter, den Twitter angeblich plant. Ja, ja. Und dann schreibt sie hier, es geht um die Qualität der Interaktion und Accounts sollten danach beurteilt werden, ob sie oft andere Accounts antweeten, die nicht zurücktweeten, oder ob sie von einer Mehrheit der Accounts, die sie antweeten, geblockt werden, oder wie hoch ihr Follower-Following-Count ist, ja, ja, wie alt der Account ist, oder wie viel haben sie getweetet, benutzen sie ein Act-Profile-Pick und so weiter und so fort. Also sie möchte im Endeffekt so eine Art Hierarchie einführen, so eine Art Aristokratie, habe ich das Gefühl. Twitter-Elite, also, ja. Ja, also ja, ja. So kommt das alles rüber, was sie vorschlägt, finde ich. Schon klar. Ja, es dient auf jeden Fall zum Ausgrenzen. Kannst du mir nicht sagen, dass es sich da um Qualität handelt oder so. Ja, vor allem, weil dieses System auch einfach so leicht exploited werden kann. Ja, ich meine, wenn du da irgendwie anfängst, Leute massiv zu blocken, geht ja auch dann so ein Red Flag hoch bei Twitter, ja, dass halt eben dieser Account eventuell Troll-Account ist oder weiß der Teufel irgendwas, sondern die entweder wird der Auto gebannt oder geshadowbannt oder sehen dann die Moderatoren bzw. Administratoren dann halt eben, in welchem Standing dieser Account ist und fällen zum Beispiel da auf dieser Grundlage auch die Entscheidung, ob jetzt mal einer nur suspendiert wird oder ob der ganze Account dicht gemacht wird. Ne? Und das Resultat davon haben wir in der letzten Zeit auch öfters mal wieder gesehen, wie absolut random, also wie absolut zufällig da gehandelt wird. Ja, da wird mal eben bei Milo Yiannopoulos die Verifikationsmarke entfernt, ja, aufgrund irgendwelchen abstrusen Behauptungen. Da wird bei Adam Baldwin der Account gelockt. Ja, und solche Geschichten. Und es ist auch übrigens extremst auffällig, dass es immer nur irgendwelche kritischen Konservativen trifft, ja. Und nie einen von diesen Progressiven, die da mit einem Fuß schon im Hauptbüro von Twitter stehen, ja. Weil ich meine, seien wir mal ehrlich, Randy Harper hat Sachen getweetet, da würden andere dreimal für suspendiert werden, ja. Set yourself on fire. Zum Beispiel, ja. Und ich sag mal, es ist auch nicht ohne Grund passiert, dass sie aus der BSD-Community ausgeschlossen wurde, ja, wo sie eine Entwicklerin war. Ja. Wie viele Jahre hat sie keinen Code mehr da contributed? Ja. Waren auf jeden Fall ein paar. Naja. Ja, und solche Leute versuchen jetzt halt eben irgendwelche Regeln für Twitter aufzustellen. Naja, ja, ich nicht Twitter. Regeln. Also was sie hier in ihren über 20 Punkten vorschlägt, sind ja nicht nur Regeln, sondern es sind Veränderungen der Algorithmen und Veränderungen Twitter an sich, um Twitter halt unbrauchbar zu machen für jeden, der nicht ihrer Meinung ist. Ja. Ja. Auch so Sachen wie, es ist ja möglich, wenn dann einer geblockt hat, kann man ja halt einfach so auf Twitter gehen, ohne dass man sich einloggt und kann trotzdem die Sachen lesen, die derjenige geschrieben hat. Jo. Das möchte sie auch gerne, dass das verschwindet, dass man also, dass nicht mehr jemand ohne Twitter-Account die Sachen lesen kann, die jemand geschrieben hat, aber da würde Twitter sich ja so selber in den Fuß schießen. Ja, natürlich würden sie sich der Aktienkurs ist sowieso im Arsch, ja. Jetzt noch so Sachen einzuführen, und das Lustige ist ja, dass auf diesen Vorschlag hin sofort einer von den Oberen von Twitter gesagt hat, ja, ganz toll, Randy, ganz toll, habe ich sofort ans Team weitergegeben, wir arbeiten dran. Und das auch vor allem, sie ist ja nicht gerade freundlich in ihren 23 Vorschlägen, sondern sie benutzt stupid und was weiß ich und morons und also dumb und boneheads. Also sie beleidigt das Twitter-Team in einer Tour und der Typ sagt, oh danke Randy, danke, danke, oh, super, danke. Ja, also es ist sowas von peinlich. Natürlich, natürlich. Naja, das ist halt wieder, keine Ahnung. Und eigentlich geht's ja auch dann Hand in Hand mit der anderen Neuigkeit, die Twitter betrifft, und zwar, dass sie halt eben bald andere Algorithmen einführen werden, um halt in deren Augen qualitativ hochwertige Tweets eine noch größere Leserschaft, sag ich mal, zu geben, ja. Also das ist ja dann, das schießt ja quasi dann genau gegen Rennys Forderung, dass halt eben niemand mehr lesen kann, was auf Twitter geschrieben wird, wenn man da keinen Account hat. Denn wenn man eine breite Masse ansprechen möchte, was halt eben die größeren Accounts wollen, dann ist es natürlich total eine scheiß Idee, das nur auf Twitter zu beschränken. Ja, ich meine, heutzutage sind Tweets Neuigkeiten, ja, sind Nachrichten teilweise schon. Und werden auch direkt in irgendwelchen Artikeln verlinkt und solche Geschichten, ja. Da glaube ich nicht, dass da hingehend irgendwas geändert wird. Und wenn dann, ja. Gut, was soll ich sagen, ist halt wieder auch eine Stufe, die benutzt wird beim Abstieg von Twitter, ja. Was halt eben wirklich bedenklich ist bei diesen Algorithmen, ist halt eben, dass auch schon wieder angekündigt wurde, dass halt eben, ja, also erstmal natürlich deine Timeline nicht mehr chronologisch ist, was sowieso Bullshit ist, ja, weil erstmal haben die Leute sich dran gewöhnt, zweitens hat es sich halt bewährt und drittens ist es halt unsinnig, da nach irgendwie Bekanntheitsgrad zu sortieren, ja, weil es muss ja nicht immer unbedingt in deinem Interessensgebiet liegen, weißt du? Naja, und vor allem, was ich mal wieder besonders besorgniserregend daran finde, ist halt einfach, dass dann die ganzen kleineren Accounts einfach so rausgeschwemmt werden. Die werden halt außen vor gelassen. Ja. Ich meine, es gibt genug Leute, die haben unter 1000 Follower, was winzig ist auf Twitter. Ja. Und die Tweets werden dann einfach nicht mehr gelesen. Die werden halt nicht mehr angezeigt. Ja. Und ich meine, wir hier in unserer Gruppe, wir kennen ja auch das Problem, dass halt Twitter gerne mal Favorites spielt, ja, und dann halt eben Hashtags nicht mehr trenden lässt oder Tweets handverliest, die dann halt eben angezeigt werden, beziehungsweise irgendwelche Artikel dann halt eben promoted werden in einem Hashtag und da angezeigt werden als Vorschlag und solche Sachen, ja, und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass dann halt eben irgendwelche Firmen dann halt sagen, ja, dann, wie viel kostet es denn? Ja, dass halt eben mein Tweet mit, keine Ahnung, meiner Produktankündigung da bei den qualitativ hochwertigen bekannten Tweets auftaucht, ja, dass es halt eben überall auch angezeigt wird. Ne? Aber es hieß doch, der Algorithmus soll wahlweise sein. Also man soll das irgendwie selber einstellen können, ob man diese Qualitätsgeschichte will oder Timeline. Das wird wahrscheinlich so sein wie überall, dass es halt eben defaultmäßig auf an ist und man dann halt eben in den Einstellungen rumfummeln muss, dass man es wieder ausstellen kann. Ja. Ja, aber das ist ja auch ich meine, wenn dann das wirklich so ist, dass jemand mit unter 1000 Followern im Endeffekt nicht mehr gelesen wird, dann werden viele Leute auch wieder sagen, dann hat das hier für mich keinen Sinn. Mhm. Naja, eben. Da schießt sich Twitter auch wieder selber ins Knie. Natürlich. Das wird halt so eine Corporate-Geschichte immer weiter. Ja, die ursprünglichen Hippies, ja, die mal gesagt haben, hier Kommunikation für alle und die Kleinen mit den Großen und so weiter, ja, die gucken halt eben auf ihre fallenden Aktien und denken sich so, wie können wir uns denn ein Kissen basteln, was unseren Aufprall ein bisschen mindert, ja, und ich habe keine Ahnung, was denen momentan durch den Kopf geht, aber das sind ja nur Scheißideen, die man da mittlerweile hört, ja. Naja, keine Ahnung. Der Martin Domig, der diesen Dog and Cat Comic macht, hat heute auch einen Tweet rausgehauen, so nach dem Motto, er will nicht mehr auf Twitter, weil die ihm eh zu nervig ist mit den 140 Zeichen und so. Der hatte, wie hieß das, GNU? GNU Ja, irgendwas? genau, da gibt es so eine GNU-Alternative. Ich glaube, die heißt, wie heißt die? Switcher, eventuell, kann das sein? Oh, ich hab's gerade nicht auf dem Schirm. Ich müsste mal gucken. Ja, ich habe mich letztens auch mal umgesehen nach Alternativen, weil momentan ist der Zeitpunkt ja perfekt, ne? Dass da mal eine Konkurrenzprodukt, ich sag mal, an den Markt herantritt und da eventuell die Nische füllt, die Twitter hinterlassen wird. GNU Social heißt's. GNU Social, ah ja. Wir sind Jetzt eine bin Community von Microbloggern, verteilt über einen weltweiten Verbund unabhängiger GNU Social Server, auch bekannt als StatusNet. Wir sind genau das Richtige für Leute wie dich, denen Ethik und Solidarität etwas bedeuten und die sich nicht mehr an zentralisierten und kommerziellen Diensten beteiligen wollen. Hört sich für mich ganz gut an. Die Frage ist halt natürlich, das muss ja auch eine kritische Masse kriegen, damit sowas funktioniert. Ja. Naja. Ja, also am besten wäre natürlich, wenn irgendwelche, wie bei Twitter damals, berühmten Leute anfangen, das zu benutzen und dann halt die Leute ihre Accounts machen, um zu lesen, was die da so schreiben. Ne? Weil ich sage auch, der einzige Grund, warum halt Twitter noch existiert, ist halt eben, weil da, keine Ahnung, weil da halt eben der Trump tweetet und wer noch alles, ja, das ist halt eben das. Und wenn die halt eben auf anderen sozialen Medien auch so präsent wären, dann glaube ich nicht, dass die Leute sagen würden, ja, das gucke ich mir dann auf Twitter an, sondern würden wahrscheinlich eher abwandern, ne? Weil was Twitter momentan macht, ist wirklich, tja, ich kriege das nicht in meinen Kopf rein. Ja. Ich habe ja auch, gut, ich bin jetzt kein Profi oder sowas, sondern ein bisschen Marketing kann ich halt eben auch, ja, und ich kann den Entscheidungsprozess nicht nachvollziehen, ja. Eigentlich gibt man doch den Leuten, was sie wollen. Ja, wenn halt eben sie ansonsten abwandern. Ich verstehe auch nicht, warum sie nicht das Offensichtliche tun und so eine Art Twitter-Premium anbieten oder sowas, ja, und sagen, Ja. okay, es gibt die und die, vielleicht zum Beispiel die 140-Zeichen-Restriktion aufheben für Leute, die, keine Ahnung, 5 Euro oder 10 im Monat zahlen oder so, ja, um auch wirklich mal Geld zu generieren und halt nicht. Da hast du aber wieder so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft, sag ich mal Aber so. die hast du doch auch, wenn du diesen Quality-Algorithmus einführst. Nur an dem Quality-Algorithmus verdienst du halt nur das Shadow-Geld, wenn dir hinter den Kulissen jemand Geld zusteckt. Ja, Aber das ist jetzt auch wieder nur von mir Conspiracy Theory, aber ich sag mal, Twitter ist auch nicht mehr so transparent wie früher. Ja, und keine Ahnung, ich vertraue denen halt eben nicht so weit, wie ich spucken kann. Und ich bin hundertprozentig der Meinung, dass es auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise missbraucht wird, ja, weil die kümmern sich um so eine Scheiße, anstatt sich mal um dieses absolut riesige Bot-Problem zu kümmern, was auf Twitter existiert, ja, wo halt eben irgendwelche Nachrichten künstlich getrendet werden und so weiter, ja, und ich verstehe eh nicht, warum die Bots erlauben überhaupt. ja, Ist keine mir ein Ahnung, also absolutes Rätsel. ich verstehe natürlich, wenn du irgendwie einen Firmen-Account hast, und einer schreibt irgendwie was darüber, keine Ahnung, Nachrichtenartikel oder so, und dann wird halt eben jeden Tag einmal rausgetweetet, ja, hier, guck mal hier, da wurden wir wieder erwähnt oder was, ne? Das kannst du natürlich über einen Bot machen, ist ja kein Problem, ja. Oder halt eben andere Funktionen, wie Caps Lock das damals mal vorgeschlagen hatte, dass halt eben jeder, der Deutsch spricht und im Gamergate-Hashtag tweetet, dass man dem folgt mit einem Account, ja. Solche Sachen halt eben, ja. Aber die werden ja dazu benutzt, um halt künstlich irgendwelche Nachrichten zu trenden, irgendwas hochzupushen und so, ja. Und jetzt werden ja dann dazu quasi noch mehr ermutigt, weil man das nicht nur in den Hashtags liest, ja, sondern halt eben dann auch noch in seinem persönlichen Feed. Na, ich bin dazu übergegangen, wenn ich einen Block sehe, einen Bot sehe, ihn zu blocken, weil es nervt mich einfach nur. Ja, das sind aber so viele, ja. Und es ist auch so unglaublich auffällig, wenn dann irgendwie 10 Bots hintereinander dasselbe tweeten, ja. Ja, und die Mercedes Carrera, die ist ja auch, wir haben ja immer so schön gesagt, die Erwachsenenfilmdarstellerin, Genau. die bei Gamergate auch involviert war, die hat jetzt die Woche irgendwann geschrieben, sie sei shadowbanned auf Twitter. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ja, doch, das geht. Dann, also funktioniert alles noch ganz normal. Aber deine Tweets werden für niemanden mehr angezeigt. Ja, ich habe mich auch gewundert, wo sie hingekommen ist. War ich auch schon mal, damals, als Twitter wieder rumgefuscht hat an ihren Algorithmen, ja, waren ja auf einmal seltsamerweise, fast nur im Gamergate-Hashtag ganz viele geshadowbanned. Und gelöst wurde das damit, dass halt eben, also erstmal getriggert wurde es dadurch, dass man halt eben Leute persönlich, also immer angetweetet hat, ja, und dann halt die aber nicht zurückschrieben, glaube ich. Und das dann irgendwie so aussah nach einem, da hast du dann immer eine Nachricht gekriegt, dass das halt nach automatisiertem Verhalten aussieht, ja. Und gelöst wurde das Problem dann halt dadurch, dass halt eben die Leute, denen du auch gefolgt hast, dich angeschrieben haben wieder, um quasi zu legitimieren, dass du wirklich ein Mensch bist und man mit dir kommuniziert und so, ja. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei ihr ist, aber normalerweise kriegt ihr doch so viele Tweets am Tag, dass sowas ausgeschlossen sein sollte, dass sie da lange geshadowbanned bleibt. Hat sie da schon wieder irgendwas zu gesagt oder? Nee, ich habe auch nur diesen einen Tweet wirklich dazu gelesen. Ich war dann mal auf ihrer Timeline und da sind jede Menge Tweets, die halt dann irgendwie nicht in meinem Feed auftauchen. Ja, also Keine ich habe Ahnung. ihr jetzt mit dem einen Account auch nicht gefolgt, aber ich kann mal gerade gucken. Kann man ja mal schnell überprüfen. Zum Thema Shadowban gibt es da noch eine lustige Nebengeschichte. Irgendwie auf Kotaku in Action stand die Tage, dass Randy Harper auf Reddit Shadow gebannt ist. Was Ja, ich ja ganz lustig finde, wenn man mal seine eigene danke, du so Medizin Mitleid. bekommt. Ja. Ich meine, gut, ich würde es verstehen, wenn Twitter irgendwie was gegen Porno hätte. Also, ich habe nichts dagegen, aber ich würde verstehen, wenn Twitter keinen Bock hat, dass halt allzu viel Porno in seinen Streams auftaucht. Aber ich glaube nicht, dass es bei Mercedes Carrera darum geht. Nee, dafür gibt es ja extra die Funktion, dass halt eben deine Tweets so markieren kannst, dass es nur für erwachsenes Publikum, für Erwachsene halt eben angezeigt wird. Ja. Beziehungsweise kannst du ja auch selber einstellen, ob du jetzt eben solche Tweets sehen möchtest oder nicht. Ja. Ich finde das gut, jetzt habe ich mal wieder eine Ausrede, auf Mercedes Carreras Profil zu gehen. Meine Güte, oh, die neuen Bilder. Ich meine natürlich, ich weiß gar nicht, ob die neu oder alt sind. Ja, ich gucke gerade, ob sie in irgendwelchen Hashtags tweetet, weil dann kann ich das mal abgleichen. Ja, warte mal. Nee, das ist von jemand anderem. Muss ich mal später gucken. Ah ja, da. Also das, was sie im Gamergate-Hashtag tweetet, sehe ich jetzt auf jeden Fall. Okay. Ja, vielleicht ist es auch wieder, Ja. wie du gesagt hast, dass sie wieder entbannt worden ist nach einer Zeit oder so. Ja. Ja, aber das ist natürlich eine sehr feige Art und Weise, mit Leuten umzugehen. Ja, also ich meine, du kannst natürlich auch einfach denen eine Warnung schicken oder sowas, aber jetzt hier halt zu Shadowban und ihm glauben zu lassen, dass sie da immer noch ihren Account benutzen können und so und dass ja einfach nicht zurückgeschrieben wird, das ist natürlich, ja. Ich war schon immer ein riesen Gegner von Shadowban. Ich habe ja auch früher mal in einigen Communities den Admin gemacht und so und hab das nie benutzt. Bei mir gab es immer eine Warnung, dann gab es eine sehr ernste Warnung und dann gab es einen Bann. Hi, hört man mich? Ja, wir hören dich. Okay, mir ist gerade mein Mixer abgerauscht. Oh. Kaputt. Puff gemacht und dann war das Ding weg. Ganz Echt? technische Shit. Probleme. Surfst du auch mit Windows oder? Ich meine, benutzt du Nee. Windows? Nee? Wir haben alle, das ist so, weißt du, wir haben alle irgendwie die ähnlichen Probleme ständig, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe die Probleme mit Chrome, er hat die Probleme mit Mozilla, oder war das auch mit Chrome? Ich weiß es gar nicht genau. Und bei mir ist einmal die Soundkarte abgerauscht im Windows nach dem letzten Update, aber gut, naja, egal, ich bin auch schon wieder voll am Abschweifen. Naja, ich hatte hier so einen größeren Mixer stehen, den ich mir eigentlich mal für meinen Proberaum gekauft hatte. Und ja, das hat halt einmal blau geblitzt da drin und jetzt ist die Kiste wahrscheinlich durch, denke ich mal. Shit. Ja. Hoffentlich war es nur irgendwie was, was man reparieren kann. Hat nicht so Muss einfach geraten. einsenden und sagen, hier, ich hätte dann bitte gerne einen Ersatz und wenn nicht, ich war mal in dieser einen Konsumentenrevolte Nee, das Ding ist Bitte leider schon voll, nicht. das Ding ist schon ein paar Wäre Jahre alt, leider. doch schade, wenn mal einer über dich tweetet, oder? Meinst du ja? Nein, Quatsch. Ja, jetzt bin ich hier wieder mit meinem kleinen Mixer, mit dem ich mal angefangen habe. Ja. Auch ohne Kompressor und ohne alles. Klingt wahrscheinlich wieder alles viel zu leise. Klingt Du eigentlich okay. klingst ein bisschen dumpfer, aber sonst ist Ja. okay. Ja, das fängt schon an. Ja. Naja, gut. Ja, ich denke mal, Twitter, das ist jetzt. Ich habe die Befürchtung, die werden jetzt noch vielleicht 1, 2 Jahre so mit lebenserhaltenden Maßnahmen am Rand vorbeischrappen und dann ist eventuell vorbei. Keine Ahnung. Naja, vielleicht findet sich ja da auch ein russischer Oligarch, der irgendwie Nee, die du meinst Reste ein da arabischer Milliardär, der dann halt eben mal die Hälfte aufkauft schnell, ne? abkauft. Naja. Ja, ich meine, also grundsätzlich wäre das ja ein interessantes Unternehmen, wenn man es vernünftig führen würde. Aber Ja. das, ich war gerade am Freitag mit einem Kumpel von mir essen, den ich lange nicht gesehen habe, der in Frankfurt auch so in Marketingberatung etc. arbeitet, und er hat auch gesagt, es geht ihm so auf den Sack, diese ganzen Hipster-Unternehmen, die einen Kicker haben und einen Videospielautomaten und so, aber wo halt nichts passiert. Was hast du denn gegen Videospielautomaten? Nein, aber ich verstehe das schon, wo dann halt eben Image über Ja. Produktivität, ne? Und er hat auch gesagt, also es heißt ja immer Berlin so, die Stadt der Start-ups und die Netzstadt und so. Aber das ist wohl gar nicht so. Die Startups, die wirklich funktionieren, die nicht nach einem Jahr wieder tot sind, kommen nicht aus Berlin, sondern meistens so aus dem Stuttgarter Raum, aus Süddeutschland. Und Tja. in Berlin sitzen halt echt nur diese prätentiösen Leute mit den Fensterglasbrillen und schaukeln sich im Endeffekt ein Jahr lang die Eier, bis sie dann zum nächsten Startup gehen, wenn das dann wieder platt ist. Und Twitter scheint den ähnlichen Weg zu nehmen. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, ich sag mal, in der jetzigen Situation ist das Schlimmste, was man eigentlich machen kann, seine User zu verärgern. Und da sind genug Leute, die halt eben sich wahnsinnig drüber aufregen. Und ja, ich meine, Twitter hat ja eigentlich schon wieder eine Antwort geliefert darauf, ja, weil wenn man halt eben eingibt Hashtag RIP und dann RIP Twitter tippen will, dann wird das auch nicht mehr autokomplettiert. Und das kennen wir ja auch schon mit ob Skynet, Gamergate, Not Your Shield, Je suis Milo, ja, das halt eben auf die Art und Weise versucht wird, das Ganze unter den Teppich fallen zu lassen. Aber es benutzen halt eben zu viele Leute so. Von daher klappt das nicht so gut, ja. Ja, und ich Naja. meine, das ist auch so, das ist so eine Kindergeschichte, weil ich Ist es meine, wer auch, ist ja. denn auf Autocomplete angewiesen? Niemand. Ja. Eigentlich nicht, ne. Also das Aber. ist nur, wenn man nicht tippen kann oder irgendwie. Was ich halt richtig link finde, ist, dass wie sie dann bei Gamergate, da haben sie eine Zeit lang, hat er dann automatisch Gamergate are not gamers oder irgend so ein Ja, Scheiß. genau. Also das ist wie im Kindergarten, wie gesagt. Ja. Vor allem auch so auffällig, ja, weil halt eben irgendwie jedes Hashtag, was irgendwie damit in Verbindung gebracht werden konnte, wie zum Beispiel For the Gamers und solche Sachen, ja, dann auch auf einmal nicht mehr autokomplettiert war und wurde und nicht mehr trendete und so, ja, also, ja, ne, Twitter everyone. Ja, ätzend. Aber ich meine, die Leute sind eh, die haben eh so dermaßen die Schnauze voll von Facebook. Und jetzt dann auch Twitter. Also ich wäre mal froh, wenn jetzt mal was Neues kommen würde. Ne? Das ist ja, Ja, es ich gab meine, ja auch hey, Versuche in die MySpace Richtung. war auch mal riesengroß und da hat nie jemand mit gerechnet, dass die mal so den Bach runtergehen. Und die gibt es zwar immer noch, auch wenn die keiner mehr so wirklich benutzt. Ja. Nur, ja, keine Ahnung. Ja, Ist oder mal Zeit für das nächste große Ding. StudentVZ und diesen ganzen Kram. Ja, genau. Alles tot. Ich sag ja irgendwie so ein Anon-Twitter oder so, das wäre eine geile Sache. Genau, ich folge nur mal sowieso. Hinterher ist dann wer anders. Twitter-Chan. Ja, das wäre doch cool, oder? Ich meine, einfach nur, weißt du, am besten ohne Registrierung und so eine Seite, wo man halt einfach in so einem Hashtag rein tweeten kann, worauf man gerade so Bock hat, ja. Oh Gott, was würde man da nicht alles sehen? Ui, Ja, aber ui. dann hättest du Oh, auch ja. wieder Probleme, den sinnvollen Inhalt von den Volltrollen. Instapol. Ja, gut, da musst du dann halt eben, weißt du, das liegt dann wieder in der Verantwortung der User, dass sie das auch so ein bisschen für sich selbst entscheiden, was sie denn gerne lesen möchten, ne? Ich finde das immer falsch, wenn man versucht, die Leute zu bevormunden und denen vorschreiben will, was sie zu sehen haben und was nicht. Und das ist auch so eine Sache, die ich halt eben bei diesen Algorithmen kritisiere, ja, dass halt eben davor selektiert wird, was du denn da lesen kannst. Ne? Und ich meine, du folgst ja einigen Accounts nicht umsonst. Warum willst du dann erst dich durch 20 Tweets wühlen von irgendwelchen Leuten da, die keine Ahnung was für einen Unsinn schreiben, bis du mal das liest, was du lesen möchtest. Ne? Also es ist wirklich kontraproduktiv einfach. Ja? Ich möchte bitte keine politischen Trump-Tweets zwischen meinem Hentai haben. Was soll der Scheiß? Ja? Ja. Naja, Twitter. Aber Twitter kann auch immer unterhaltsam sein. Ich meine, heute hat ja die, ja, klar. Die Frau Wiczorek hat heute zum Beispiel die Bild am Sonntag retweetet, also ein Bild. Echt? Die hatte wohl heute hat der Feminismus die Liebe zerstört als Special zum Valentinstag gehabt. Und Frau Wiczorek schreibt dann dazu, danke Bild am Sonntag, ich lache immer noch und um eure Frage zu beantworten, nö. Ach so. Ist ach, auch das, cool, wenn man, ich meine, hat der Stalinismus die Sowjetunion zerstört. Stalin sagt nein. Ja. So, da kann man halt auch, ich glaube auch nicht, dass die Bild-Zeitung sie mit dieser Frage gemeint hat. Ja. Ja, aber sie fühlt sich halt direkt wieder, weißt du, angesprochen als großes Sprachrohr und Wunderkind des Feminismus in Deutschland, ja. Ich schaue jetzt auch gerade nochmal drauf, hier steht jetzt nur noch irgendwie so ein Retweet von irgendjemandem, der schreibt Love destroyed by feminism, games banned by Tariq Musa, what's next? Fragezeichen. Ja, was war das denn eigentlich nochmal für ein Heini? Tariq Musa war einer von den Anti-Gamergate-Leuten. Der war ein Terrorist, das weißt du doch noch. Ja. Der hat doch in Paris Leute in die Luft gesprengt. Schon wieder vergessen. Das war während der Jubal. Ach so. Da bringst du die Leute durcheinander. Ach, die sehen auch alle gleich aus. Oh, das war auch immer schnell passiert. Oh, Rassismus, oh mein Gott. Campus-Rassismus. Campus-Rassismus. Ja, auf jeden Fall. So intelligent sind wir nicht. Nee. Ja, aber da gab es ja die Woche auch mal ein paar neue Tweets auf Campus-Rassismus. Habe ich auch wieder herzlich gelacht. Ja. Die Emine Aslan, die ja auch da unter den Organisatoren war, hat zum Beispiel getweetet, wie frech von uns, wir fordern unser Menschenrecht auf ein rassismus- und diskriminierungsfreies Leben. Erstmal glaube ich nicht, dass es ein Menschenrecht auf rassismus- und diskriminierungsfreies Leben gibt, weil irgendwie wird jeder diskriminiert und irgendwie... Irgendwo auf der Welt ist jeder einem Rassismus ausgesetzt. Ja. Das einfach verdrängen zu wollen, ist völliger Blödsinn. Und im Endeffekt heißt das ja auch nur wieder hier, passt euch uns an, damit wir nicht irgendwie, was wir vorhin schon hatten, damit wir uns nicht schlecht fühlen. Also, ich verstehe es nicht. Es gab ja diese Woche auch diese Geschichte mit dem muslimischen Gebetsraum in der Uni, wo war das, in Duisburg? Ja, ich denke. Ja, Duisburg-Essen, genau. Mhm. Da wurde so ein Raum der Stille eingerichtet, so für Studenten zum Rückzug, und den haben dann wohl die Muslime mehr oder weniger beschlagnahmt und haben da eine Trennwand eingebaut, damit sie Männlein und Weiblein getrennt beten können und solche Sachen. Und aber jetzt hat die Uni halt entschlossen, das Ding zuzumachen. Hm? Weil sie sagen, das ist nicht unser Sinn gewesen, wir wollten da keine Moschee machen, sondern wir wollten halt einen Raum für alle machen. Und da das nicht geht, werden wir dieses Experiment beenden. Und das ist natürlich auch, hat sich die Frau Aslan auch riesig aufgeregt, ist natürlich auch Rassismus, Campus-Rassismus. Einer der Gründe, warum der Raum da geschlossen wird, nicht auch, dass halt eben genug Angebote um die Uni herum existieren? Ich finde auch, das hat einfach da nichts zu suchen an der Uni. Genauso wenig wie eine Kapelle, meiner Meinung nach, was in der Uni zu suchen hat, hat sowas, was in der Uni zu suchen. Eine Uni sollte ein Platz der Wissenschaft sein. Außerhalb von der Theologiefakultät und der Islamwissenschaftsfakultät und was weiß ich, was es da noch gibt, sollte Religion keine Rolle spielen. Und auch in diesen Fakultäten sollte eigentlich eher halt die, der kritische Umgang mit Religion eine Rolle spielen und nicht irgendwie die Verbreitung oder die Ausübung. Dafür gibt es Kirchen, Moscheen. Ja, naja, da weiß ich ja so ein bisschen Bescheid mit diesem, wie das sich halt gestaltet in Deutschland. Das ist ja so gesehen, da argumentieren die ja so, dass ja Staat und Kirche getrennt sind und deswegen darf sich natürlich der Staat nicht in die Weltanschauung einmischen und nicht bestimmen, was da jetzt unterrichtet werden darf. Und deswegen darf das nur die Kirche machen. Ja, ja. Die Einzigen, die entscheiden dürfen, was da im Theologieunterricht, denn wer vom Staat bezahlt wird, da als Unterricht gebracht wird und welche Einstellung die Leute dazu haben dürfen, die diesen Kram dann da informiert kriegen, beziehungsweise da dann auch drüber dozieren dürfen, beziehungsweise dann auch selber weiter Theologen ausbilden dürfen. Weil da gab es ja schon Gerichtsurteile zu, wo da jemand gemeint hat, er möchte gerne in seiner Professur irgendwie das kritisch betrachten, beziehungsweise die Religion gleich komplett ablehnen. Und ja, da wurde dann halt gesagt vom Bundesverfassungsgericht, dass das nicht gehen würde, weil damit würde sich der Staat dann einmischen in die Glaubenswahrheiten. Der Staat könnte ja keine Glaubenswahrheiten festlegen, das kann ja nur die Kirche. Deswegen ist das so geregelt. Ja. Ja, aber wie gesagt, also ich wäre da voll säkular, alles raus aus der Uni, was mit Religion zu tun hat. Also zumindest mit Religionsausübung. Weil das, wie gesagt, wenn du Theologie studieren willst, ja, also ich weiß nicht, ich denke mal so, Wissen darüber vermitteln, ja, aber dann wieder diese ideologische Färbung, ne? Das kann man besser sein lassen. Ne? Und außer Toiletten sollte auch kein Raum auf der Uni nach Geschlechtern sortiert sein, meiner Meinung nach. Das kann, also, wenn wir damit anfangen, dann, ja. Aber gut, das ist ja dann wieder islamophob und da gibt es ja auch noch einen schönen Bericht aus Gladbeck die Tage. Ach. Ja, in Gladbeck wird ja jetzt in Zukunft der Muezzin zum Gebet rufen. Was, echt? Ja. Oh, leck mich am Arsch. Also, wenn ich in Gladbeck wohnen würde, ja, wäre ich, glaube ich, ziemlich stinkig, weil das hat, also das finde ich richtig abartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also Gladbeck, nicht wie Recklinghausen, sondern da in dem Kaff oder wie? Gladbeck, das war ein Stadtteil, warte mal, ich hatte es im Forum. Gladbeck, wie war das? Butenhofen oder ach, keine Ahnung. Ja, das ist ja, also wie war der mal? Der darf dann wirklich um 5 Uhr auf seine Minarette steigen und dann nee, da. Um 5 Uhr nicht, weil das wäre eine Einschränkung praktisch der körperlichen Unversehrtheit, wenn er das nachts tut, ehrlich. Aber mittags darf er das dann. Warte mal, ich habe den Artikel hier gleich. In Butendorf, Gladbeck-Butendorf. Und das ist halt auch, weil ein Drittel der Bevölkerung Gladbecks inzwischen muslimischen Glaubens ist. Ja, okay, ja. Dann. Und ich finde es auch besonders lustig, sie haben hier auch nochmal angefügt, was der Muezzin da ruft. Und das heißt, übersetzt, Allah ist der Allergrößte. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Kommt her zum Gebet, kommt her zum Heil. Allah ist der Allergrößte. Und allein schon diese Formel ist es, ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Ja, das heißt im Christentum doch auch, ja, sonst keine Götter neben mir haben und so. Ja, ich bin kritisch, was Monotheismus angeht. Hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt, dass meine Idee eher ein Polytheismus ist, wo sich alle irgendwie arrangieren und kein Gott irgendwie besser oder schlechter ist als der andere. Weil das würde Quatsch. Den Menschen. Gibt keinen Gott. Genau. Ja, ich bin ja selber auch Agnostiker, aber wenn jemand an Gott, einen Gott glauben möchte, das habe ich auch schon mal erwähnt, ist für mich halt das Gesetz aus dem antiken Athen das Beste, das sagt, jeder darf in dieser Stadt jeden Gott verehren, es sei denn, er behauptet, dass es keine anderen Götter gibt. Ja. Also. Und naja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja uns in 2 Jahren noch und so und dann, keine Ahnung, gehen wir halt darüber, wie dann da Scharia-Gesetze eingeführt werden oder was. Ja, keine Ahnung. Ja, also aber ich meine, im Endeffekt das ist aber noch, wo es hinführt. Wenn ich sage, wenn wir hier ein Drittel der Bevölkerung haben, müssen wir anfangen, die und die Sachen einzuführen. Ab der Hälfte wird es dann heißen, dann können wir doch jetzt hier auch nach Scharia entscheiden, oder? Vielleicht, ja. Versucht wird es ja immer wieder, zum Beispiel letztes Mal in Köln, ja. Und ich meine, das sind ihre eigenen Gesetze, die sie halt geltend machen möchten, die unabhängig vom deutschen Gesetz halt eben dann in Anspruch genommen werden. Und ich glaube, das war dann halt auch der Grund, warum das überhaupt abgelehnt wurde. Ja. Aber jetzt nochmal zu dem von der Minarette rufen und so. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. So schlimm sehe ich das ja jetzt nicht. Ich meine, die Kirchenglocken läuten auch jeden Abend um 18 Uhr und dann wird halt eben hier der, weißt Ja, du, die werden halt Christen mit angesprochen, gesagt, so jetzt kommt mal alle zum Gebet und so. Ja, das Gebimmel höre ich versucht hier das jeden doch Tag. mal in Riad oder Bagdad durchzusetzen, dass dann da auch die Glocken Ja, läuten aber das sind dürfen. andere Länder, verstehst du? Die haben halt eben nicht so eine Toleranz und Akzeptanz wie wir. Also da musst du das gar nicht versuchen. Ja, Ja. aber Da kriegst du einen da Stein gibt es an ja den Kopf, diesen wenn du sagst, dass du Christ bist. Aristoteles-Spruch, ne, dass die Toleranz irgendwie, die übertriebene Toleranz das Letzte ist, was eine aufgeklärte Gesellschaft Da habe ich beachten doch die sollte. perfekte Lösung. Einfach das dämliche Kirchengebimmel auch runterdrehen. Oh, wäre das dann schön ruhig hier. Du hast ja keine Ahnung, wie viele Kirchen in der Nähe sind. Ich Doch, lebe vor allem, glaube ich schon. Also ich lebe hier vor allem. seitdem ich den Sonntagmorgen hier nach dem Meetup in Köln zu Fuß Ja, gut, aber von Köln, Altstadt Süd zum Hauptbahnhof gegangen bin, kann ich ne? mir sehr gut vorstellen, wie das so in Ja. katholischen Bereichen ist und werde mich nie wieder über die Stadt Hannover Das ist beschweren. es ja gerade, das ist es ja gerade. Ich habe damals in Münster im Innenstadtring gewohnt noch, ja, und ungelogen, ich übertreibe hier nicht, ich hatte vier Kirchen innerhalb von 50 Metern um meine Wohnung, ja. Ja, und da weißt du aber, was dann los ist, ne? Und da dachte ich mir irgendwie, ja, wenn du so ein bisschen in den heidnischen Süden ziehst, dann hast du das vielleicht mal nicht mehr so laut, ja, weil ich hatte da bisher immer das Glück, dass ich entweder gegenüber vom Kindergarten, von einer Hauptstraße, von der Kirche oder so gewohnt habe. Und dachte mir, ziehst du mal ins Kaff? Ja, Pustekuchen, ne? Also hinten beim Friedhof ist eine Kapelle, die bimmelt dann, ja, dann halt 20 Meter gegenüber ist so eine kleine Steinkirche noch, die bimmelt dann auch. Man kann dem nicht entkommen, ja? Überall wirst du so, überall hast du das, wirst du so akustisch genötigt von irgendwelchen Christen oder sowas. Ja, also das ist wirklich. Oh. Ja, es ist schon Zum nicht Glück bimmeln sie immer nur ohne. eine halbe Stunde. Das ist ja wenigstens schon mal was. Ja, also ich habe das eigentlich nur einmal erlebt, dass in Hannover so eine von den Kirchen, die war ziemlich bei mir in der Nähe, so richtig mal abgedreht ist zum Ostern und ich glaube danach haben sie es auch erstmal, oder ich habe es nicht mehr mitgekriegt, weil das war wirklich heftig. Also die scheint mehrere Einstellungen zu haben, weil das eine Mal habe ich echt gedacht, hier gleich fällt hier irgendwas um oder so. Ja. Das war so richtig so nachgebrummt, wie so ein Tinnitus. Nach dem Tja. Klingeln. Ja, die sind auch, ich weiß auch Ja, aber nicht, es ist halt grässlich. was die Ja, da also für ich habe da Glocken schon so benutzen, Sachen aber die gehört. sind Ich schon weiß recht nicht, ob laut das teilweise, stimmt. also. Ich weiß nicht, ob Aber. das stimmt, aber ich habe irgendwann mal von einem gehört, irgendwie, dass früher halt auch die Kirchenglocken irgendwie geläutet wurden, damit irgendwie die Juden wussten, dass sie aus der Stadt raus müssen, weil die dann da irgendwie ja, sonntags sich dann da zum Gebet treffen und dann da es besser ist, wenn sie irgendwo da keinen sehen, den sie danach irgendwie sich packen können und so ein Kram. Ah. Wo hast du das denn gelesen? Das habe ich nicht Über gelesen, Stürmer oder was? das hat mir mal einer erzählt. Ach Nee, so. also dass quasi die Kirchenglocken sozusagen als Warnsignal dann irgendwie zu Also. Ja, verstehen waren. wird ja heute immer noch so, wenn es mal irgendwo brennt oder was, ne? Aber echt, ich habe da echt auch keinen Bock mehr drauf. So langsam geht mir das auf die Eier ohne Ende, ne? Ich meine, stell dir mal vor, irgendwann hast du hier dann die Kirchenglocken, auf der anderen Seite hast du dann den Muezzin, der da aufs Gebet ruft, und dann laufen noch irgendwelche Hare Krishnas über die Straße, die da rumsingen und so weiter. Ja, dann, Die oh gibt es Gott. in Hannover auch. Ja, super. Ey, dann würde ich mir Und die Ohren alle Scientology und alle Trommelfälle möglichen. piercen, ey. Und die Mormonen gibt es natürlich auch. Ja, Die haben ja auch eine Kirche. Aber ich vor glaube, allem. die bimmelt nicht. Ja, vor allem, ich bin ja einer, der auch jeden Tag nicht zu knapp Metal hört und so, und mich nervt das. Ja, also. Ja, wäre halt die Frage, ob dann nicht einfach eine Kirche des Heavy Metal zu gründen wäre. Ne? Noch eine Kirche? Wie Und viele dann, denn und noch? ja, und von da, vom Gibt Turm es wird übrigens dann schon Metal irgendwie Church? dreimal am Tag, keine Ahnung, Ronnie Keine James Ahnung. Dio in voller Lautstärke Holy gespielt oder Diver, so. ja sicher. Nee, ich meine, Metal Church gibt's doch schon. Ja, ist übrigens eine sehr gute Band, kann man sich mal anhören. Sind auch nicht so christlich. Metal Nee, dann Church, lieber Körperschaft White ist links und Lion. rechts. Ja. Bis jetzt, Gleich einen Gott, der Anruf Vorstand stellen. ruft schon wieder an. Nee, ich kann jetzt gerade nicht. Ja. Ja, aber wie, also ich sehe das halt ein bisschen anders. Ich sehe halt, die Kirche ist hier gewachsen und deswegen sehe ich das vielleicht ein bisschen sanfter irgendwie. Aber halt dieses Übernehmen von Gebräuchen und Dingen aus anderen Gegenden, ohne dass aus diesen Gegenden irgendwie auch ein Entgegenkommen kommen würde, finde ich falsch, einfach weil wir Meinst du damit. da den Austausch, meinst du, oder so? Ja, also es kann nicht sein, dass wir unsere Kultur immer weiter aufweichen, damit sich hier alle wohlfühlen und dass andere Länder währenddessen halt, aus denen diese anderen Leute kommen, sagen, nö, bei uns gibt es keine Kirche, bei uns Hm, gibt ich es kein weiß nicht. Ich Geklingel und. sehe das so ein bisschen so, ja, weißt du, das Ding ist halt einfach, dass du dann so eine Parallelgesellschaft provozierst, einfach, ja, wenn du halt eben sagst, so eben, ja, dann haben wir unsere Kultur und die haben deren Kultur und so, aber wir gehen uns aus dem Weg oder was, ja. Und Integration bedeutet ja eigentlich was anderes, weißt du? Ja, aber Integration funktioniert ja auch so nicht, wie das immer behauptet wird, meiner Meinung nach. Ja, weil wir eben diese Parallelgesellschaften auch haben, ne? Ja, aber die lösen sich ja nicht auf, dadurch, dass wir dann erlauben, dass der Murzin singt. Also das verhärtet das meiner Meinung nach noch. Ja, wenn Weil du die vielleicht als Christ Leute mal so denken sich reingehst und dann, so mal guckst, was die da so machen, ja. weil diese, die Leute sagen dann, okay, wir haben einen Sieg errungen und wir sind noch selbstbewusster jetzt. Ja. Und die christliche oder irgendwie halt islamkritische Bevölkerung wird auch nur noch mehr bestärkt darin, das abzulehnen. Ne? Weil die sagen dann, guck mal, da ist doch der Beweis, dass wir islamisiert werden. Ja. Ja, Müssen wir mehr ökumenische Gottesdienste haben oder was? das gab es doch auch irgendwo, eine Priesterin, die gefordert hat, man müsse Kirchen auch für Muslime öffnen, damit die da auch irgendwie. Ach so. Ja. Ja, in dieser ganzen Flüchtlingsdebatte werfen sie sich ja auch ohne Ende ran als Träger für alle möglichen Sachen. Das habe ich ja auch selbst erlebt am 1. Mai, als ich da in dieses Kirchenzelt gebeten wurde, wo ich zuerst gehofft hatte, dass man sich mit mir unterhalten will, aber stattdessen war dann die Trulla ganz schnell weg von der evangelischen Kirche. Also hier bei der 1. Mai-Kundgebung wohlgemerkt, ne, Tag der Arbeit, wo die Kirche, die ja meint, dass sie das ja keine Arbeit anbietet und deswegen sich ja auch nicht dran richten muss nach den normalen Arbeitsdingen, weil bei der Kirche ist es ja dienen, ne, und nicht arbeiten. Das ist ja ein ganz wichtiger Unterschied. Ach, wie bei der Bundeswehr. Ja, aber das Lustige ist, dass sie ja halt eben dann trotzdem, ne, an so einem Tag der Arbeit dann da erscheinen und da irgendwie groß auftrumpfen wollen als Arbeitgeber. Und dann stand ich da also und dachte ich, na gut, wo ich schon mal hier bin, dann kann ich auch einen Kaffee trinken. Und der Kaffee, das war eigentlich nur so ein bräunliches Wasser, wo ich mich dann umentschieden habe auf einen Tee. Und da haben sie mir dann noch den Peitschen gegeben, den ich eigentlich nicht gesagt hatte. Aber so oder so, die ganzen Leute waren alle so ein bisschen überfordert und ich habe das eigentlich eher mit Humor genommen. Und dann plötzlich tauchte dann da der Bürgermeister von Hannover auf und hielt eine große Ansprache darüber, wie toll das doch wäre, wie die Kirche sich engagiert mit den Flüchtlingen und diese ganzen Dinge. Ja. Und das hatte ich dann da schön miterlebt. Das war ganz interessant so aus meiner Sicht, weil ich sehe das nämlich so ein bisschen differenzierter. Also ich war ja auch mal bei so einem hier mit der Göring-Eckardt und hier meinem ehemaligen Gegner um die Direktkandidatur in Hannover, Herrn Sven Kindler von den Grünen. Die waren auch mal in so einer Kirche, wo es um Kirchenasyl ging und haben sich da über Kirchenasyl und Politikkram irgendwie unterhalten, wo dann dieser Begriff des Christenmenschen da alle Nase lang irgendwie gefallen ist, was die Christenmenschen alles machen müssen und das können nur Christenmenschen und Christenmenschen hier, Christenmenschen da. Lauter so ein Kram. Und ja, wo ich dann schon so, also da hatten sie dann halt so irgendwie zwei, ich glaube aus Syrien waren die auch, die dann da irgendwie in dieser Kirche da mal Asyl bekommen hatten und bevor das Ganze losging, stand da schon so einer im Gang und wurde irgendwie rumkommandiert von so einem Weißhaarigen, der da wohl in dieser Kirche arbeitet und ich dachte schon so, meine Güte, ey, bin ich froh, dass ich nicht irgendwie in so einer komischen Gemeinde bin und mir irgend so einen Quatsch irgendwie anhören muss und dann danach habe ich dann gemerkt, das war einer von diesen Flüchtlingen da. Und das ist ja genau so mein Kritikpunkt von diesem Kirchenasyl, dass man da irgendwie so sagt, so, ja, ist doch prima, die Kirche nimmt irgendwie die Leute auf. Und dann traut sich der Staat da nicht rein, wo übrigens auch keine Gesetzesgrundlage für besteht. Das ist eigentlich nur so nach dem Motto, wir wollen ja nicht irgendwie in die Kirche eindringen, um irgendwelche Leute da rauszufischen. Aber es gibt halt keine Gesetzesgrundlage, die irgendwie sagt, wenn die Kirche das macht, dann darf da keiner irgendwie was machen oder so, ist halt nicht. Ne? Also normalerweise sind die Leute trotzdem, wenn die abgeschoben werden sollen, dann ja, ist eigentlich immer noch so, und ob die Kirche die jetzt denen jetzt Asyl gibt oder nicht, ist halt eigentlich kein Unterschied. Und das ist halt so das Problem, ne? Dadurch, dass sie sich natürlich dann dahin begeben und davon abhängig sind, dass die da irgendwie da dulden und so, ne? Bist du dann irgendwie abhängig von irgendeiner Kircheninstitution. Und also finde ich unmöglich eigentlich. Also kann natürlich auch gut ausgehen, wenn die Leute jetzt nett sind oder so, ne? Aber das ist ja halt eben immer nicht gegeben. Und das ist ja halt auch so ein bisschen das Problem, wenn man so Sachen an so eine weltanschauliche Gemeinde da irgendwie abwurschtelt und sagt, ihr kümmert euch jetzt um die Armen und Schwachen, dass die natürlich dann auch immer so mit ihrem Kram rangehen. Ne? Das ist genauso auch das Problem, wenn es jetzt irgendwie um hier so Familienberatung geht. Ne? Da will ich eigentlich auch nicht die Kirche da drin haben, weil da weißt du halt auch nicht immer, wie die Leute dann da unter Druck setzen mit ihrer Weltanschauung und so ein Zeug. Und oder so Sachen wie hier diese Obdachlosenhilfe, die ja auch fast nur bei kirchlichen Trägern ist, ne? Wo die Ja. dann da auch irgendwie die Leute dann dazu bringen wollen, dass sie sich da irgendwie taufen lassen und so ein Zeug. Und das hat alles eigentlich nichts mit Hilfeangeboten zu tun. Das ist halt so, dass was deren Priorität aber ist, dann Seelen retten und so ein Zeug. Und deswegen wäre es mir da schon lieber, da kommt so ein egalitärer Staat. Und obwohl die Leute dann immer, auch so die Liberalen immer gerne sagen, ja, aber es ist doch viel besser, wenn sich die Zivilgesellschaft dann kümmert und nicht so viel der Staat macht. Ja, aber das Gute beim Staat ist halt eben, dass der irgendwie einen Auftrag hat, halt eben normalerweise egalitär zu sein bei solchen Dingen und nicht zu sagen, irgendwie die eine Sache ist irgendwie besser als die andere Sache Ja, und vor allem sowas. Ne? bist du unabhängig davon, was so ein Papst sagt, ja, und Ja. ja. Ja, wenn du da halt eben sagst, so unser Ziel ist, dass wir irgendwie die Leute wieder in Arbeit kriegen oder unser Ziel ist, dass wir die Leute wieder in ein Haus, in eine Wohnung irgendwie kriegen, sei es eine Betreute und so weiter und so fort, ne? Dann ist das halt deine Zielsetzung und nicht irgendwie, ja, wir müssen so und so viele Seelen retten oder irgend so ein Scheiß. Ne? Ich meine, das ist ja in Deutschland, geht das ja noch halbwegs, weil es da ja auch noch irgendwelche Überprüfungen gibt und sowas, ne? Irgendwelche Stellen, wo man sich dann vor verantworten muss und irgendwelche, also so ein kirchliches Krankenhaus kann sich ja jetzt nicht irgendwie gegen Ärztekammer oder so ein Zeug auflehnen und sagen, so, wir machen jetzt unser eigenes Ding und hier ist jetzt unsere Medizin wird jetzt hier irgendwie praktiziert und nicht mehr irgendwie die normale. Ne? Also so weit geht es ja dann nicht, zum Glück. Aber wenn man das sich mal in irgendwelchen ärmeren Ländern anguckt oder so, zum Beispiel hier diese komische hier Mutter Teresa-Nummer, ne? Ja, also wenn ich da irgendwo ein Hospiz aufmache, ne, wo es irgendwie um sterbende Leute geht in so einem Land, dann ja, und ich bin so eine kirchliche Veranstaltung und ich sammle die Leute irgendwie auf der Straße auf. Also weiß ich nicht, ob da nochmal irgendeiner guckt, ob die Leute überhaupt ja, nicht mehr zu retten sind oder so, sondern so nach dem Motto, ja, wir müssen jetzt nur hier noch taufen und das ist so das Beste, was wir für die Leute machen können. Ne? Und ja, alles andere ist eigentlich zweitrangig. Das ist ganz schön heftig, so, ne? Das ist nicht unbedingt zuträglich für das menschliche Wohlbefinden dann da. Ganz schön böse, aber ja, weil da halt Kirche dran steht und so, ne, finden wir das alle toll und es ist super Leistung und ja. Ja. Ne? Also kann auch alles gut enden, aber hängt natürlich dann bei solchen Sachen wirklich nur vom Willen der Leute ab, die das dann da halt praktizieren. Eben. Ja, da arbeiten halt auch nur Menschen. Ne? Deswegen muss man Ja. das halt eben, wie eigentlich alles, ein bisschen kritischer sehen. Ne? Das ist ja, weißt du, hast du wieder diese schöne Parallele, ist ja auch nicht alles pauschal gut, was der Feminismus macht. Ja. Eben. Und Ja, ich meine, doch ja, klar, ich sehe ne? da halt schon Also Parallelen, ne? Wegen halt ja, dieser definitiv. Auto, dieser Ideologie, die dahinter ist. Ne? Das ist halt. Ja, gut, dann fange ich da jetzt auch nochmal von an. Ich habe ja heute irgendwie, hat es mich mal gejuckt, weil ich habe eigentlich schon von einer Weile mal nachgucken wollen, inwieweit dieses Deleuze-Modell eigentlich in Deutschland angewandt wird. Das ist ja quasi dieses, wo diese Erin Pitsey in England da so angeeckt ist. Also die hatte ja so Frauenhäuser da eröffnet. Und dann kamen ja die Feministen an und meinten irgendwie so, ja, aber deine Frauenhäuser, die richten sich ja nicht gegen Männer sozusagen. Also Die wollen ja das Problem Gewalt halt eben komplett lösen. Also gehen nicht davon aus, dass der Mann immer der Täter ist, gehen nicht davon aus, dass die Frau immer das Opfer ist. Wollen halt die ganze Familie irgendwie therapieren und wollen halt auch die Familie im Prinzip retten und nicht sozusagen hier marxistisch, kommunistisch irgendwie sagen, das ist alles nur Herrschaftsverhältnis, wo irgendwie die Frau unterlegen ist und deswegen gehört das alles zerstört und überwunden und so, ne, was ja dieser marxistische Ansatz da ist, der moderne Feminismus ja vertritt. Und da haben Naja, die sie ja Familienstrukturen komplett auflösen und verdrängt so. mit ihren Organisationen. Und diese Erin Pitsey, die sagt halt, dass dieses Duluth-Modell, das ist, Duluth ist so eine Stadt, so eine Kleinstadt in Minnesota, wo die sich das irgendwie ausgedacht haben, so ein paar Feministen, dass man da ja quasi die Männer nur als Täter verstehen muss. Ja, und dann habe ich das jetzt also heute mal gegoogelt auf der Seite vom Bundesministerium für Familie, Senioren und Frauen und wie auch immer das da, ich vergesse mal wieder die Reihenfolge, aber ihr wisst schon, welche ich meine. Und ja, da bin ich leider fündig geworden, dass also diese Sachen seit den späten 80ern, frühen 90er Jahren, also quasi kurz nachdem die ausgedacht wurden in Amerika, auch nach Deutschland importiert worden sind. Und öffne ich das hier gerade nochmal. Und da gibt es also diverse Frauenorganisationen, die sich danach richten und die auch öffentlich unterstützt werden. Und da gibt es dann so Sachen wie die feministische Gewaltdefinition steht da so drin. Und das ist dann ist ein Verdienst der neuen Frauenbewegung in den 70er Jahren, das Thema Gewalt gegen Frauen öffentlich zum Gegenstand politischer Planung und sozialer Intervention gemacht zu haben. Dies wird von allen Seiten, auch von Kritikerinnen des feministischen Ansatzes, einhellig anerkannt. Damit dies gelingen konnte, musste ein Begriff geprägt werden für ein Problem, das bislang nicht im öffentlichen Bewusstsein existierte. Doppelpunkt: Gewalt gegen Frauen. So, dieser Begriff versteht die Gewalt umfassend als Resultat der alle gesellschaftlichen Bereiche strukturierenden Ungleichheit zwischen den Geschlechtern mit allen ihren konkreten Folgen für den Alltag und die Lebensgestaltung. Er verdeutlicht, dass einzelne Männer aus dieser gesellschaftlichen Ungleichheit einen Verfügungsanspruch über Frauen und einen Anspruch auf Unterordnung von Frauen ihnen gegenüber ableiten. Der Begriff enthielt von Anfang an auch die Forderung nach einer Gleichbehandlung mit allen Gewalthandlungen. Also sozusagen alles wieder schön vermischen und alles irgendwie ist Gewalt und so weiter und so fort. So, jetzt geht es hier weiter. Die Tatsache, dass die Gewalt überwiegend von Männern an Frauen, ihrer Familie und ihres sozialen Namens verübt wurde, sollte nicht länger dazu führen, dass sie als privates Problem aus dem Bewusstsein der Gesellschaft ausgegrenzt werden konnte. Mit dem Begriff Gewalt gegen Frauen war die Problematik benennbar geworden. Was für ein Quark, ne? Ja, damit war sie politikfähig und im sozialen, psychologischen und rechtlichen Kategorien diskutierbar gemacht worden. Und dann geht es hier weiter mit: Seither hat die Frauenbewegung diese Diskussion kontinuierlich weitergeführt. Sie gewann sogar ganz zentrale Bedeutung für die Bewegung. Und dann steht hier: Männergewalt wurde zu einem Symbol für das gesamte Spektrum gesellschaftlicher Benachteiligung von Frauen und allen Unrechts, dem sie ausgesetzt sind. Na? Ja, und dann hier noch so ein Spruch: Neu, für viele provozierend, war der Vorschlag, auf den polarisierenden Begriff Männergewalt bzw. Gewalt gegen Frauen zu verzichten und zugunsten des sehr viel pragmatischeren und konsensfähigen Begriffs häusliche Gewalt, der aber die Analyse, die der erste Begriff in sich trägt, verschleiert. Ja, da sind wir dann wieder bei so Sachen wie sexualisierte Gewalt, wovon sie jetzt reden in Köln und so einem Kram. Na, also immer wieder so ein Zeug, wo man quasi etablieren kann, dass erstens alles, was Frauen passiert, generell Gewalt ist. Und zweitens, dass Frauen immer Opfer sind, Männer immer Täter sind. Und das ist so dieser Geist, der da draus kommt. Und ja, auch, ja, die haben da schon recht mit, dass das so in dieser Bewegung das zentrale Thema irgendwie ist, ne? Ja, absolut. Taucht ja in dieser Form auch immer wieder auf, ne? Ja, und dann ist es halt eben auch so, dass es halt diese ganze, also was halt auch mit dazu gehört, zu dieser, diesem Deleuze-Modell ist halt, also quasi diese Täter, wie heißt das hier, Confrontation of the Assailant, Konfrontation des Täters durch seine Teilnahme an Trainingskursen oder einem Arbeitsprogramm. Und zu diesen Trainingskursen gehört halt, ist halt Voraussetzung, dass man da teilnehmen darf, ein Tateingeständnis. Und das hat die Aaron Pitsey halt eben auch gesagt, dass sozusagen, wenn man jetzt, also wenn jetzt irgendwas ist mit häuslicher Gewalt, dann gehen quasi die Institutionen daran und gehen davon aus, dass der Mann der Täter ist. Und selbst wenn der jetzt nicht der Täter ist, sondern das Opfer, dann kann es trotzdem halt eben sein, dass irgendwelche Gerichte und so, die da nur hören, es ist hier Männerarbeit, eine Männerorganisation und so, dass sie dann denken, weil so heißen diese Organisationen, nämlich nach diesem Deleuze-Modell, diese dann diese Konfrontation des Täters da durchführen. Und dass sie deswegen die Leute dann da hinschicken, sozusagen, und die dann da erstmal ein Tateingeständnis ablegen dürfen, um da zugelassen zu werden. Das erinnert mich schon so ein bisschen an Hexenprozesse. Ne? So ja. Ganz peripher. Entweder du gibst zu, dass du eine Hexe bist, oder wir verbrennen dich. Ja, das nur in diesem Zusammenhang sehen. Und das kann halt eben auch häufig sein, wie die Aaron Pitsey sagt, dass das Voraussetzung wird, dass man irgendwie Besuchsrecht, Bleiberecht und sowas hier, also Besuchsrecht für seine Kinder haben darf. Dass es dann da irgendwie heißt, also ne, wenn du irgendwie eine Anschuldigung kriegst, so deine Frau irgendwie meint, sie sollte irgendwie behaupten, dass sie geschlagen oder so, damit du deine Kinder nicht sehen darfst. Und dass es dann irgendwie heißt, ja, machen Sie hier mal so einen Täterkursus. Dann können wir da mal drüber reden, ob du deine Kinder mal wieder sehen darfst. Und ja, wenn du dann dich da für so ein Ding bereit erklärst, dann darfst du hier erstmal schön, ist das erstmal Grundvoraussetzung dafür, dass du dich da überhaupt hinsetzen darfst, um den Kram da abzuarbeiten, dass du erstmal einsiehst, ja, dass du schuld bist und dass du das wirklich gemacht hast, egal ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht. Das ist halt dann die Voraussetzung. Und das Schlimme ist, dass dabei immer die Kinder verlieren. Also, die kriegen auf jeden Fall einen Knacks fürs Leben weg. Ja. Wenn es auf einmal heißt, der Papi ist ein ganz böser Mann, ne? Und die überhaupt nicht verstehen, warum. Ich sehe es gerade halt bei einem Freund von mir auch wieder, ne? Wo die Frau alles tut, um dem gemeinsamen Kind irgendwie zu erklären, wie böse der Papa doch ist. Glücklicherweise funktioniert es nicht. Der Kleine ist schon schlau genug, aber allein das zu versuchen, finde ich so erbärmlich, das Kind als Waffe einzusetzen. Einfach nur, weil es halt geht, weil man halt nun mal diese Strukturen in Deutschland hat, im Justizsystem, die sowas auch ermutigen praktisch. Naja, das Familienrecht wird ganz klar öfters zugunsten der Frau ausgelegt, auf jeden Fall. Und es gehört halt auch noch dazu, dass man halt den vermeintlichen den männlichen Täter auch aus der Wohnung natürlich entfernt. Hm. Da schreiben die ja auch so einiges zu und da sehen die halt so Probleme, also die Probleme, die die hier sehen, wozu das führen kann, ist nämlich zum Beispiel, dass die Frauen nicht wissen, wie lange überhaupt die Dauer der Ingewahrsamnahme, wie das hier heißt, sind und die beträgt ja in der Regel nur wenige Stunden. Und außerdem weisen sie hier darauf hin, dass ja der gewalttätige Mann auch die Kosten für seine Ingewahrsamnahme tragen muss und das kann zu erneuten Aggressionen und Gewalttätigkeiten führen. Ja, das ist so das größte Problem, was man dabei hat. Nicht irgendwie das Problem, unschuldige Leute irgendwie einzukerkern und als Gewalttäter zu brandmarken oder so, nee, das ist nicht so schlimm, aber ja, dass die dann dafür bezahlen müssen und dann sauer sind, das ist auf jeden Fall ein Riesenproblem, scheinbar. Echt übel. Ja, und die einzelnen Bausteine dieses Deleuze-Modell sind halt das Policy Development, das ist die Abstimmung mit den Akteuren, welche Maßnahmen, Aktionen und Vorgehensweisen benutzt werden sollen und Entwicklung entsprechender Richtlinien. Also auch direkt wieder natürlich immer dieses Politikbemühen, sagen hier alles schlimm, ändern. Dann das Case Monitoring, die Beaufsichtigung und Kontrolle der Maßnahmen, Confidentiality, Regelungen zum Datenschutz und zur Schweigepflicht, Advocacy for Women, also die Begleitung und Beratung für die Frau, halt diese Konfrontation mit dem Täter und dann Women's Groups, Gruppen für betroffene Frauen, zwecks Information und Unterstützung und Evaluation, Aus- und Bewertung des Gesamtprozesses und des Täterprogramms vom Standpunkt der Frau aus. Das sind die Punkte von diesem Deleuze-Modell. Also diese ganze häusliche Gewaltnummer halt nur noch unter dem Gesichtspunkt Frau Opfer, Mann Täter. Ja, nur dass die Statistiken das ja weltweit nicht hergeben, ne? Nö. Und das war ja damals halt eben, als die Aaron Pitsey da diese Probleme bekommen hat. Also die hat das ja in den 70er Jahren gemacht und das ging in den 80ern hier los mit dem Deluse-Modell und diesem Kram. Und die haben das ja im Prinzip wirklich da auch gekooptet halt und komplett übernommen. Und es wird auch immer die ganze Zeit, also hier steht ja auch die feministische Gewaltdefinition in diesem einen Pamphlet von diesem, wir können das dann nachher alles verlinken in dem Stream-Beschreibung. Da wird auch alle Nase lang halt eben über die Frauenbewegung gesprochen, über Feminismus gesprochen und dass das feministischer Ansatz ist und Feminismus hier, Feminismus da. Also da merkt man halt schon, ja, es ist halt die Denke, die die haben und das finden die auch gut so, sozusagen, ne? Also dass das diese feministische Advocacy-Geschichte ist, komplett. Und da wird da also auch kein Hehl draus gemacht. Es wird nicht irgendwie versucht, da irgendwie Objektivität vorzutäuschen oder so. Aber warum auch? Ist ja für Frauen gemacht, ne? Ja. Und dann wundern sich die Leute, warum sie heutzutage irgendwie keine Männer finden, die bereit sind, eine Familie zu gründen oder längere Beziehungen einzugehen. Das ist dann die andere Seite der Medaille, dass immer mehr Männer sich halt auch verabschieden und sagen, nö, warum? Ja, das ist ja Diese auch eigentlich. Gefahr, dieser Gefahr, also ich bin auch einer von den Leuten, die sagen, ich bin froh, dass ich keine Kinder habe, weil allein dieses Druckmittel ständig im Genick zu haben Ja, es und kommt halt auch wieder nur darauf an, ob du jemanden, ja, ob du mit jemandem zusammen bist, der dir wohlgesonnen ist. Ich meine, gibt's ja genug, also hoffe ich mal. Also das ist zumindest das, was ich meistens immer als erstes höre, wenn ich irgendjemanden, mit dem ich so ein bisschen bekannt bin, über die Sachen so erzähle, mit denen ich mich beschäftige, da in der Zusammenhang, so nach dem Motto, ja, aber meine Freundin ist total toll und nach dem Motto, das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, aber das Und habe ich auch gedacht und das hat auch mein Kumpel, der jetzt in Scheidung ist, gedacht, dass das alles ganz toll ist. Aber, ja, und das denke da ich mir kommen dann wir auch wieder immer. an den Punkt. Auf der anderen Seite mag es das ja auch durchaus, also hoffe ich mal einfach, dass es immer noch die Regel ist irgendwie, dass die Leute nicht alle komplett bekloppt sind. Naja, bei den Scheidungsraten von wie viel? 60%? Ja, gut, das muss ja nichts heißen. Das kann ja auch sein, dass, also, das sehe ich ja nun eigentlich unter einem anderen Gesichtspunkt. Das kann ja auch einfach sein, dass die Leute dann irgendwann sich auseinanderdividieren. Weil ja auch heutzutage, ja, man ist ja auch als Rentner noch irgendwie eine ganze Weile unterwegs und so, ist ja die Lebensmitte verschiebt sich ja auch immer weiter nach hinten und ja, keine Ahnung, mag es unterschiedliche Gründe für geben und jetzt nicht nur irgendwie, dass ja, dass die Leute, also ich mache mal so, die Menschen sind ja sowieso nicht so wirklich monogam mit Tiere. Und ja, ist unterschiedlich wahrscheinlich, ne? Aber keine Ahnung, also das Problem ist ja halt eben halt, dass es, wenn einem jetzt jemand nicht wohlgesonnen ist, ist genauso wie mit eben dieser Sache mit der Ideologie da in der Kirche, ne? Es kann ja auch alles in Ordnung sein, wenn man Leute hat, die halt einfach da vernünftig sozial arbeiten wollen und halt in so einem Träger und da nicht also gute Absichten haben, dann kann das auch gut ausgehen. Aber das Problem bei der Sache ist ja halt eben, dass wenn so eine Weltanschauung, Ideologie dahinter steht, dass wenn die Leute dir nicht wohlgesonnen sind, du dann halt eben ja da so richtig die Peitsche abkriegst und die Ungerechtigkeit, die da vorhanden ist, strukturelle Benachteiligung. Wird ja immer viel von gesprochen, dass es angeblich strukturelle Benachteiligung aufgrund des Geschlechtes gibt. Also diese Nummer hier in drei verschiedenen Papieren von einem Bundesministerium, wo ich das hier rausgezogen habe, würde ich da, denke ich mal, schon von sprechen, dass das eine strukturelle Benachteiligung ist. Im Gegensatz zu irgendwie, die Leute haben böse Worte über mich auf Twitter geredet, das ist strukturelle Benachteiligung. Ja, ne, das ist ja halt das Problem. Deswegen sollte man diese Sachen ja halt eben auch abschaffen, diese Ungleichmäßigkeiten. Und dafür brauchst du dann wieder überhaupt die Einsicht überhaupt, dass die bestehen, überhaupt diese Ungleichmäßigkeiten. Und ja, das ist halt so der harte Kampf, den wir ja eigentlich schlagen. Dadurch, dass wir irgendwie Streams machen, dass wir solche Sachen irgendwie raussuchen, dass wir da mal drüber reden. In der Hoffnung, dass es irgendjemanden erreicht, der da eventuell sich mal zu äußern will und sich da nicht zu fein ist, von wegen so, hier ist doch für Frauen, muss doch reichen. Ja, aber da steht ja halt auch inzwischen fast eine Industrie dahinter. Das ist ja auch das Problem. Das sehen wir ja auch immer wieder bei Aufschrei, ausnahmslos, Campusrassismus, dass es ja auch immer wieder darum geht und es müssen Stellen für mehr Genderwissenschaftler geschaffen werden und es müssen Strukturen und bla und blub. Es geht auch einfach viel um den Eigennutz. Ja, ja, also zum Beispiel in diesem einen Pamphlet wird hier irgendwie erwähnt, HAIP, das ist das Hannoversche Interventionsprogramm gegen Männergewalt, was ich vorher auch noch nicht kannte. Und das gibt es hier halt auch bei mir direkt um die Ecke. Und die arbeiten halt auch nach diesem Deleuze-Modell, das merkt man schon an diesem AIP, weil dieses Deleuze-Modell heißt nämlich dann in dieser Fachsprache da DAIP, das Deleuze-Dingsbums und Prevention, sag schnell hier Englisch. Naja, jedenfalls, also die haben quasi das D durch H ersetzt. Und das ist halt das gleiche Ding. Und das gibt es auch schon eine ganze Weile, das wird ja in diesem einen Pamphlet von 2004 schon irgendwie erwähnt, als eines der ältesten seiner Art in Deutschland. Und das habe ich halt gesucht, jetzt aktuell auf der Internetseite von der Stadt Hannover, ist das auf jeden Fall noch zu finden. Und da wurde halt auch zugezählt auf in diesem also, dass sie da durch Lobbyarbeit ihre Arbeit weiter immer ausbauen konnten, über Jahre hinweg stand in diesem einen Pamphlet so, als was die nicht alles Tolles machen. Dann, was ist denn eigentlich das KSD? Das ist doch bestimmt irgendwas mit Kirche, oder? Ich google das mal. Aber mit denen arbeiten die auch irgendwie zusammen. KSD Hannover. Ach nee, das ist der kommunale Sozialdienst, nichts mit Kirche. Ja, und da geht es halt auch immer darum, alles zu vernetzen, so die Polizeiarbeit zu prägen. Das machen die hier nämlich auch. Die arbeiten hier irgendwie mit Justiz- und Polizeidienstleistenden zusammen, um da denen was zu erzählen von Gewalt gegen Frauen. Dabei wäre es so einfach, Gewalt gegen Menschen. Ja. Das wäre so einfach, das so rumzumachen. Aber es wäre wahrscheinlich zu einfach und würde auch nicht genug Jobs für Wizorek und Co. bringen. Ich glaube, ich trolle mal die Grünen in Hannover und sag denen mal, sie sollen sich mal gegen das HAIP stellen, weil die nicht transinklusiv sind. Hier steht überall Frauen. Da muss noch ein Stern dahinter. FrauInnen. Genau. Ja, ist doch wahr, ey. Was für ein Quatsch. Und ja, ist echt übel. Haben wir die Stimmung wieder erfolgreich runtergezogen. Ja, das ist eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Danke auch, ja. Ja, ja, ich lege hiermit ein Tateingeständnis ab, die Stimmung heruntergezogen zu haben. Und jetzt ja, aber das hat ja bei Männern gemacht, das hat ja voll okay. Das ab in die Maßnahme. Wird dich ja keiner für auf Prüfstein zerschmieden oder so, oder keine Ahnung. Dich in den Fluss werfen und wenn du schwimmst, bist du eine Hexe und wenn nicht, bist du auch eine oder so ähnlich. Ich weiß nicht mehr genau, wie das früher war, aber irgendwie ist auf jeden Fall immer einer gestorben. Ja, ist ja die Hauptsache. Heute ist ja schon mal ein Mixer gestorben. Ja, da eben. Geht das ja schon. Der wollte mich an meiner Hasssprache hindern. Ja, ja. Das wurde von der matriarchalen Weltverschwörung gehackt. Genau, wahrscheinlich. Ja. Da ist halt eben, oder eventuell ist ein Chip drin und er reagiert dann halt auf bestimmte Worte, weißt du? Irgendwie, keine Ahnung, Zoe Quinn, Zensur, Harassment und dann geht das Ding hoch. Sei froh, dass der Chip nicht in deinem Kopf implantiert war. Ja. Ja, sorry, ich will noch ein bisschen. Ich bin heute keine Spaßkanone. Aber darum geht es ja auch nicht immer, ne? Nee, wir hatten ja auch schon Spaß mit Randy Rappe ja. Und so, also. Okay, gut. Ja, soll ich nochmal was erzählen von diesem Vortrag mit Lori Penny und Stephanie Lohaus, den ich mir die Woche über angeguckt habe? Wenn es so sein muss. Nein, ich meine. Nee, das ging jetzt nicht um dich und deinen Beitrag, sondern halt Laurie Penny schon wieder, weißt du? Hey, ja. Was denn? I'm Laurie Penny and you are the annoying voice. Ja, genau. And my penis is bigger than yours. Ja, auf jeden Fall, erstmal habe ich irgendwie gelacht, weil das fing irgendwie an mit einem Auszug aus Laurie Pennys Buch, wo sie aber nur das erste Wort irgendwie von gezeigt haben und danach kam irgendwie so eine Einblendung, können wir aus rechtlichen Gründen leider im Internet nicht abspielen. Und ja, das erste Wort war irgendwas mit, es war irgend so ein, keine Ahnung, irgend so ein, irgendwas richtig albernes, beklopptes, irgendwie Pillemann oder irgendwie so. Und sie sich da hinsetzen und bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung irgendwie sich über ihre Vaginas unterhalten. Das ist. Ja. Du fand uns. Auf jeden Fall war das halt in Berlin bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und die sagen zum Anfang gleich schon: Ja, diese und jene Organisation wollte uns irgendwie abwerben, weil hier der Saal so klein ist. Und dann dachte ich mir schon wieder: Ja, ja, Berlin-Feministentanten. Mhm. Und. Ja, und dann hat die Laurie Penny da irgendwie gesagt, dass sie ja schon der Meinung ist, dass Männer im Feminismus eine wichtige Rolle spielen, halt so zur Unterstützung. Und aber die dürften natürlich nicht die quasi, dass es aber trotzdem nicht um sie geht im Feminismus, wäre ganz wichtig. Und dass sie ja auch viele Freunde hat, die Männer hassen. Und dass das ja auch in Ordnung wäre, weil die ja dann auch immer einen guten Grund dafür haben. Das hat die halt auch so festgestellt. Und dann haben sie sich noch darüber gewundert, dass ja Laurie Penny und überhaupt Feminismus in Deutschland so ein super Ansehen genießt im Vergleich zu England, wo sie ja herkommt. Und da hat dann Laurie Penny gesagt, dass sie normalerweise ja nur so zu 10 Leuten spricht und das gar nicht gewohnt ist, in so einer vollbepackten Halle da irgendwie zu sitzen. Und dachte ich mir auch wieder so, ja, kommt hin. Wo es mir immer alle nicht glauben wollen, dass es in Deutschland so schlimm ist, aber zumindest was so diese politische Kaste angeht und so diese Journalisten-Heinis, ist ja sehr beliebt. Und gerade so in Berlin, ja, da gibt es halt natürlich viele. Wizurek war auch da bei dem Talk, hat sich sogar irgendwie gemeldet und durfte nochmal Werbung für ihr Buch machen. Und Tugendfurie war auch da. Aha, ja. Auch nochmal ein Shoutout. Gab es ein Buffet, oder? Weiß ich nicht. naja, jedenfalls. Was soll ich noch erzählen davon? Ja, also es war so das übliche Klimbim, aber. Ach ja, die Lohaus hat dann irgendwie angefangen zu flennen, als irgendeiner aus dem Publikum irgendwie so bei der Fragerunde gemeint hat, sie wäre bei einer Vorlesung gewesen von Lohaus bei irgendeiner deutschen Universität und da hätte sie ja dann quasi, wäre ihr wieder bewusst geworden, dass Feminismus immer noch wichtig ist und seitdem nennt sie sich jetzt auch wieder eine Feministin, also diesen komischen Erweckungsscheiß, den sie da immer irgendwie haben. Und da hat sie sich dann Tränchen weggewischt und das war noch so schlimm. Ach ja, die haben über dieses Female Viagra da irgendwie gesprochen, was ja eigentlich eher irgendwie so eine Geilmachdroge ist, wo ja für irgendwie viele Leute, gibt auch so ein Video von Tierdia, wo er da irgendwie drüber redet, dass das nicht so toll sein soll, dieses Zeug. Und also jetzt so von der Zulassung irgendwie fragwürdig, halt so ein bisschen durchgepusht durch irgendwelche feministischen Initiativen und da meldet sich da irgend so ein Typ und sagt halt irgendwas von wegen, das heißt nicht so und so und dies und das und du merkst schon so, wie irgendwie die Stimmung im Raum irgendwie so nach dem Motto, oh, ein Mann sagt was mäßig ist und dann gibt's auch gleich irgendwie so einen Kommentar von wegen irgendeine meldet sich dann so und meint so, ja, ich bin Feministin, weil ich sowas nicht erleben will, wie eben gerade, dass Männer irgendwie erklären, was hier irgendwie Sache ist und so ein Zeug. Oh, Mansplaining jetzt oder ja, was? Ja, oh Mann, das war so grauenvoll und das ist auch wieder so richtig so, oh, diese Leute, ne? Und Laurie Penny ist also eine von den Leuten, die nicht so ganz kennen, die behauptet, dass quasi Männer als Gruppe Frauen hassen und besonders halt eben heterosexuelle Männer, die hassen einfach Frauen, ne, ist so. Ist so. Ich finde es aber geil, wie man das so hinnehmen muss, weißt du? wenn Ja, wir Stark. klar. Fakt, ne? Männer hassen Ja. Frauen so als Gruppe. Frauen als Gruppe werden von Männern als Gruppe gehasst. Das ist nicht so, dass Individuen irgendwie irgendwas ist Ja. oder so. Nee, das ist schon mal so die Grundannahme. Von Ja. da kann man schon mal starten. Das ist Sie so. schließt halt von sich Natürlich. auf alle wahrscheinlich. Das Ja. sind so die Basics halt eben, ne? Natürlich, wenn irgend so eine feministische Schnäppe mal wieder behauptet, ich werde Vergewaltiger, weil Statistik oder was, ne? Klar, wenn ich die dann daraufhin kritisiere, hasse ich alle Frauen, nicht die Tussi, die diesen Stuss behauptet, ja. Naja. Ja, da ich habe ja auch versucht, mir diese Rosa-Luxemburg-Geschichte dazu ausnahmslos anzugucken. Ich bin irgendwie einfach nicht weitergekommen ab einem gewissen Punkt. Die Frau Stokowski hat es mir da komplett verhagelt mit ihrem Vortrag. Das war Ja, ist so krass, real, ne? was sie da geredet hat. Also, ja, also Ja. da hat man dann mal wirklich, also ich habe ja schon, wenn ich ihre Texte lese, manchmal das Gefühl, dass sie so ein bisschen neben der Spur ist. Und ja, so seltsam, wie sie da in die Gegend geguckt hat, bei diesem Vortrag, keine Ahnung, ey. Und diese ganzen Ansagen, na gut, das kann auch alles so Ideologiekram sein, dass sie einfach da nochmal wieder drüber nachdenkt, was sie jetzt gleich irgendwie für einen Stuss erzählen muss oder so. Aber Ja, aber im irgendwie. Endeffekt hätte man auch dieses Sarkeesian in a nutshell Video abspielen können. Everything is sexist, everything is racist, everything is homophobic. Und das hätte auch gereicht. Also da hätte die Stokowski gar nicht da sein müssen. Also Ja. es Ja, und wir zurück und so. Also, es ist nochmal so ein anderer Talk, muss man vielleicht nochmal sagen, für die Leute so der ist. Vollständigkeit halber. Auch von der Rosa-Luxemburg-Stiftung war eine Witzurek da war, wo ich ja noch über unseren Account rausgetwittert habe. Hier, Rosa Luxemburg, der berühmte Satz ist ja, Freiheit ist immer die Freiheit der anderen, ne? Des Andersdenkenden. Andersdenkenden, ja. Und dann halt hier Martha Dear, Let's talk about Meinungsfreiheit, Baby. Ja. Es ist auch sehr lustig, fand ich diesen englischsprachigen Kollegen, der noch da war. Ich weiß gar nicht, in welcher Funktion der jetzt da war. Der meinte, Token Black Guy. ja, no refugee is a criminal. So, wie jetzt? Nur weil jemand Flüchtling ist, kann er nicht gleichzeitig kriminell sein? Falsch gesagt, es müsste eigentlich heißen, hier nicht alle Kriminellen sind Flüchtlinge, aber nee, Quatsch, nicht alle Flüchtlinge sind Kriminelle, aber alle Kriminelle sind da Flüchtlinge oder so ähnlich. Was weiß ich, aber auf jeden Fall hat er gesagt, im Endeffekt hat er gesagt, es gibt keine kriminellen Flüchtlinge. Und das ist halt auch so. Das sind wieder Ja. diese Schwarz-Weiß-Geschichten. Also es wird ja auch immer gerne benutzt von Leuten wie Wieczorek, so völlig absurde Gegenüberstellungen zu machen. Ne? So wie zum Ja, Beispiel genau. halt. Rassismus ist blöd, man darf sich nicht über Rassismus unterhalten und überhaupt, das Problem sind die Kartoffeldeutschen. Genau, ja. Ach Also ja. ja, Kartoffeldeutsch, das gewinnt ja auch immer mehr Attraktion irgendwie. Die Zeit hat es wohl jetzt auch benutzt und so. Fände ich schön, dass Ja. Journalisten sich jetzt auch im Beleidigen üben, weil Kümmeltürke schreiben sie wahrscheinlich nicht, aber Kartoffeldeutscher ist völlig in Ordnung, weil wir sind ja privilegierte White Supremacist, So Male abgehoben Patriarchy und so. da hat uns ja hier noch Solanum so einen Artikel verlinkt, den ich mir kurz vor dem Stream noch zu Gemüte geführt habe. Deutschland braucht mehr Feministen, Ausrufungszeichen. Und ich lese mal nur irgendwie den letzten Absatz, weil es geht halt irgendwie darum, ja, man soll Sexismus benennen und man soll sich gegen Witze wehren und so Gegen das Witze übliche wehren. totalitäre, autoritäre Bullshit. Und dann steht hier fünftens, der letzte Schritt ist der größte und schwierigste. Haben Sie die ersten vier gut im Griff, können Sie sich zu Recht Feminist nennen. Wollen Sie aber noch einen draufsetzen, so ist es an der Zeit, gesellschaftlich und organisiert aktiv zu werden. Unterstützen Sie globale Kampagnen gegen Sexismus und ermutigen Sie Ihre Freunde, es Ihnen gleich zu tun. He for She ist hier die erste Anlaufstation. Auch in Deutschland gibt es verschiedene Initiativen, so zum Beispiel Stop Build Sexism oder Pink Stinks, die sich immer über neue Mitstreiter freuen. Nicht Stop jede Build Sexism Organisation. ist übrigens auch Aufschrei-Clique. Nicht jede Organisation ist für jeden, aber wer sucht, findet, was zu ihm passt. Am Ende ist es der öffentliche Einsatz, der Frauen am meisten hilft und andere Männer motiviert, es ihnen gleich zu tun, wenn sie sehen, Feministen sind cool. Ja, und dann hier Boah. So, und jetzt, ne, fünfter Punkt vorbei, steht hier, wollen wir Gewalt an Frauen in Zukunft wirklich verhindern und in einer Gesellschaft leben, die ihre Potenziale voll ausschöpft und in denen es allen gut geht, gibt es nichts Besseres, als Feminist zu werden. Schließen Sie sich uns an und leben Sie die Gleichberechtigung. Sie werden sehen, es lohnt sich. Sie nutzen nur 10% ihres Gehirns. Naja, also ne, hier auch wieder so diese Gewaltscheiße, ne, so nach dem Motto hier, wenn du dich nicht gegen Werbung und sowas und gegen Witze von deinen Freunden auflehnst, dann bist du ja dafür, dass Frauen verprügelt werden. Ne? Dann trittst du dir ja quasi mit. Das ist unmöglich, diese Scheiße. Und dass denen das auch gar nicht auffällt, was für ein Rotz die hier zusammenschreiben. Das fällt Ideologen, glaube ich, nie auf. Ja, das eben. Ja. Allen Ideologien relativ gleich. Ja, schönen Werbetext haben sie da zusammengeschrieben. Ja, und das Deutsche darunter, der nächste Beitrag, der irgendwie geschildert wird, ist Sexismus. Sind wir über Nacht zu einer feministischen Nation geworden? Fragezeichen. Von Christina Klemm und Sabine Haag. Sabine Haag ist ja diese Geschlechterwissenschaftlerin, die ich da damals im Bundestag erlebt habe und die ja auch bei diesem Panel von der Rosa-Luxemburg-Stiftung damit beisaß. Also die ist auch sehr gut vernetzt, die Dame. Ja. Ich wage nicht zu raten, mit wem, aber ich nehme auch mal wieder an, hier die Witzurek-Klicke zum Beispiel. Ja, Witzurek war ja auch da im Bundestag und, ja. Und bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und außerdem ist die Sabine Haag ja auch eine gute Freundin von dieser einen Abgeordneten da von den Grünen. Aber die Witzurek ist da auch in auch noch in irgendeiner Kommission, die. Ja, die ist als Sachverständige für den Gleichstellungsbericht. Genau, das war's. Des Familienministeriums. Was übrigens auch wieder dazu taugt, dass sie jetzt zu irgendwelchen Talks eingeladen wird, wo irgendwie behauptet wird, so sie wäre ja eine Expertin für Geschlechterfragen, weil schließlich ist sie ja auch Sachverständige. Und deswegen muss man sie ja unbedingt einladen, unbedingt anhören, weil sie ist eine Expertin. Merkt man ja schon daran, dass sie sachverständig ist. Eine Expertin für Geschlechterfragen würde, sie ist nur für ein Geschlecht eine Expertin und da auch nur für eine radikale Minderheit. Ja, du musst doch nur hier, Frauen sind Menschen, ne? Frauenrechte sind Menschenrechte. Frauen sind Menschen und deswegen müssen wir Frauen speziell vor allen negativen Einflüssen schützen und die anderen nicht. Ja, genau. Aber für Männer kannst du auch was machen. Hier schön Täterbetreuung nach dem Delius-Modell. Das ist alles so ein Schlag ins Gesicht. Alles verbrennen. Das ist echt nicht normal. Die von ihren Frauen geschlagen oder psychisch oder sonst wie ausgenutzt wurden. Das ist unglaublich. Ja. Heftig, ne? Und am Ende zahlen wir das noch mit unseren Rundfunkgebühren, dass diese Harpien da weiter irgendwie vor sich hin kreischen können. Das ist vor Publikum. Das ist echt traurig. Wirklich traurig. Und ich meine, die Rosa-Luxemburg-Stiftung wird im Endeffekt auch staatlich finanziert, über die Parteienfinanzierung und auch wieder von uns. Ja? Diesen ganzen Mist, den wir uns über uns Männer anhören müssen, zahlen wir noch schön mit. Ist die da irgendwo mit bei? Ist die SPD nah oder... Rosa Luxemburg ist die Politikstiftung der Linken. Der Linken, ach so. So wie Adenauer Stiftung bei der CDU und so. Ach so, wusste ich gar nicht, okay. Ja, ja. Siehst du mal. Haben wir wieder was gelernt. Ja. Die arme Rosa Luxemburg, also die, ich könnte mir sehr gut vorstellen, was die dazu zu sagen hätte, aber das wäre nicht jugendfrei, glaube ich. Die würde denen richtig in den Arsch treten, glaube ich, weil die Frau hat wirklich gekämpft und zwar gegen Klassenunterschiede und nicht gegen irgendwie Twitter, PTSD. Ja, die hat sich gegen Weltkrieg gestellt. Und das ist eine Ecke wichtiger als irgendwie, weil ein Aufschrei nicht reicht für einen Feminismus von heute. Feminism, fuck yeah. Oh. Zum Kotzen. Ja. Oh, alter Schwede, ey. Ja, das war alles in allem heute echt ein schwerer Stream. Nicht so einfach, dieser ganze Mist, Ich Zensur habe das Gefühl, wir reden auch irgendwie ständig über die gleichen Personen. Ne? Also irgendwie kommt das alles immer aus derselben Ecke. Ja, Ja. also und Ja, so ist wirklich das seit halt. anderthalb Es Jahren. ist eine kleine Clique, aber es ist halt die Clique, ne, Ja, sozusagen. Also das kennen wir ja. ja. Die sind halt irgendwo befreundet und sei es auch nur teilweise über drei Ecken oder so, ne? Aber irgendwo und bei Republika laufen irgendwie alle Fäden zusammen. Das ist ja halt alles so, ja, das Ding, ne? Und deswegen. Ja. Wird das auch alles noch so ein bisschen, denke ich mal, eine Weile noch am Leben gehalten. Also, ich habe ja gehofft, dass die Pallenberg-Nummer vielleicht ein bisschen mehr Rüttelung in das Ganze reinbringt, aber Nee. das hat sich ja jetzt leider auch nicht übertragen auf irgendein Mainstream-Reich. Nee, das Blöde Nee. ist ja, im Mainstream-Bereich sitzen ja dann auch wieder die Kumpels, die schön vorsortieren und dann verschwindet vielleicht sowas eher mal in der Ablage P und dafür wird halt wieder mal über Wiczoreks Buch gesprochen oder so. Wobei ich heute auch entdeckt habe, das war mir bisher auch nicht bewusst, dass sie wohl nach der Veröffentlichung ja auch hingegangen ist und aufgerufen hat dazu, das Buch positiv zu bewerten. Und Ja. positive Bewertungen als hilfreich zu bewerten auf Amazon, weil ja die ganzen bösen Kritiker das Buch schlecht bewertet haben. Ja, genau, Ja, das hat sie damit so gemeint. wie können Leute, die das Buch gekauft haben, es gelesen und für schlecht befunden haben, wie können es die nur wagen, eine schlechte Kritik zu schreiben, oder? Ja, der Sascha Pallenberg hatte das ja auch rezensiert bei Amazon. Und finde ich auch sehr gut darüber geschrieben. Also auch sehr ausführlich. Es gibt ja da diese, die habe ich vorhin auch getweetet, eine sehr schöne Rezension, die kann ich mal kurz vorlesen. Nur wenigen ist es vergönnt, die jugendliche Naivität ihrer Teenagerjahre bis ins dritte Lebensjahrzehnt auszudehnen. Anne Wiczorek ist dieses Kunststück gelungen, was sie mit diesem Buch eindrücklich unter Beweis stellt. Hier werden noch einmal all die gedanklich unausgereiften und auf dem reinen Gefühl beruhenden Vorwürfe an die Gesellschaft, die Männer und das Patriarchat aus tausend und einem Tweet aufgewärmt und in eine jugendlich unbedarfte Sprache gegossen. Die Methode, die Wiczorek dabei anwendet, ist die in den Genderwissenschaften bewährte Selektion und Ausblendung. Einerseits werden gewisse Aspekte in selektiver Weise zur Hand genommen, die die eigene Position unterstützen. Andererseits werden Fakten, die gegen die aufgestellten Thesen sprechen, ausgeblendet, statt die eigenen Aussagen an diesen messen zu lassen. Dasselbe gilt für Kritik aus fremder Feder, die als Hate-Mail gebrandmarkt wird, was wohl die zwangloseste Art darstellt, sich der eigenen Rechtfertigungspflicht zu entziehen. Die Perspektive ist die einer jungen Frau, die noch in jeder kleinen Geste und Aussage Unterdrückung zu erkennen beginnt und sich qua Geschlecht ungerecht behandelt fühlt. Reagiert wird hierauf altersgemäß mit einem Hashtag und einem Aufschrei. Eine Kooperation mit Männern ist in dieser Gedankenwelt nur in Form von bedingungsloser Unterordnung unter den eigenen Willen möglich. Das Ergebnis ist ein Manifest des feministischen Lagerdenkens, mit dem Anne Wiczorek endgültig ihr Gefühl der ständigen Empörung und Selbstgerechtigkeit zum Beruf gemacht hat. Fazit: Top-Kaufempfehlung für Studenten der Psychologie und der Sozialpsychologie, die sich für Mechanismen narzisstischer Persönlichkeitsentwicklungen und deren Ausbreitung und gegenseitige Selbstverstärkung durch digitale Gruppenprozesse interessieren. Also Kudos, das ist eine absolut super Einordnung, sehr schön komprimiert und fasst das ganze Problem toll zusammen, finde Da muss man zum Glück das Buch gar nicht mehr lesen. Nö. Ja. Das ist sowieso nicht, zumal das ja auch alles Talking Points sind, die sie da irgendwie bringen. Ne? Also lauter so ein Kram, den man schon nicht mal gehört hat, wenn man jetzt so wie wir den Leuten schon lang genug, also das mit der Tweetsammlung, das stimmt schon. Es war sogar, ich habe letztens eine Diskussion gehabt mit einer Dame auf Twitter und die hat wie sauer Bier versucht. Sie hat gesagt, sie schickt mir ihr Exemplar davon, damit ich es lese, weil das mir echt helfen könnte. Ich habe es dann Ja, das doch denken wir auch irgendwie wirklich. Das, abgelehnt. aber ja. Ja, also was ich auch ganz schlimm fand und eigentlich ein Skandal für sich ist, es gab auch mal so eine Szene, wo sie da irgendwie rausgetwittert hat, so einen ganzen ganzen Karton voll Flyer mit einer Bewerbung für einen Talk von ihr. Und auf diesen Flyern, die waren also in grün gehalten und mit einem Logo von Bündnis 90 die Grünen drauf und in, oben in der Ecke, weil ein Aufschrei nicht reicht. Und also ja, muss man noch mehr zu sagen. Die Grünen bewerben da irgendwie irgendwelche Talks von der Dame und also finde ich unmöglich. Hier der Wayfarer, das ist ja auch, ich glaube, der war auch eben im Chat, als ich mal reingeguckt habe, der hat jetzt gerade retweetet hier dieses Ding über die Engelke, das hatte ich ja noch gar nicht mitbekommen. Habt ihr das gesehen? Die hat wohl auf der Berlinale Eröffnungsgala gesagt, George Clooney hat für The Monument Man viele Millionen investiert, um Deutschland in Nazi-Deutschland zu verwandeln. Dabei hätte er es billiger haben können, 180 Kilometer südlich in Leipzig. Und die üblichen Verdächtigen wie Sibylle Berg und so haben mir da auch Brillanz attestiert dafür. Ja. Satire darf alles, wird in diesem Zusammenhang zitiert. Das finde ich auch wieder sehr lustig. Satire darf alles, solange es gegen die richtigen Leute geht, habe ich das Gefühl. Aber nicht gegen, ja. Nicht gegen Frauen und nicht gegen Menschen mit anderer Religion oder Hautfarbe. Das ist dann ganz schlimm. Aber solange ich einfach nur den durchschnittlichen Deutschen beleidige, scheiß drauf. Ja, weißt du, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße. Mhm. Ne? Und bevor du jetzt hier anfängst rumzuheulen, check erstmal dein Privileg, mein Freund. Habe ich gerade gecheckt. Ist noch da. Alles klar. Gut, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja. Jeden Tag kämpfen wir gegen das Matriarchat, um unsere Privilegien nicht zu verlieren. Hast du gerade gesagt, Gott sei Dank? Ja. Entschuldige dich dafür. Sonst fliegst du raus. Entschuldigung, ja. Das ist eine atheistische Community. Oder sei Dank. Genau, das ist hier kein... Das Spaghetti-Monster sei Dank. Das wird ja immer schlimmer. Schrankmonster sei Dank. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Das ist doch mehr eine Floskel heutzutage, oder? Ich sag das auch ein Lasang, mich nervt das auch unglaublich, wenn die Leute dann so meinen, du hast gesagt, glauben, oder Glaubtut wir in der Kirche, wir sind hier zum Wissen, oder so. Ja. Du hast gesagt, weiß Gott, Ich versuche ja auch, Gott sei Dank, durch glücklicherweise zu ersetzen, oder so, wenn ich es schaffe, aber ab und zu rutscht es halt immer einfach raus. Ich meine, das ist... Ja, das ist halt eine Floske, das sagt man halt. Ja, weiß doch, wer sich immer beobachtet fühlt, der ist sein eigener Wärter. Ja? Und mit der Selbstzensur, das kann gefährlich werden, ne? Irgendwann sagt man gar nichts mehr. Ja, eben, also ich bin auch absolut der Meinung, so die Leute so reden, wie sie wollen. Definitiv. Worte sind auch keine Waffen, deswegen kann man sie eigentlich auch nicht einsetzen, um Gewalt auszuüben. Noch keine Zauber. Aber ja gut, wenn ich jetzt halt, keine Ahnung, Verteidigungsminister sage und sage irgendwie, hier, Bombenhagel, dann ist Man tut den Leuten aber doch am Ende der Sprengstoff in der Bombe. Aber wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Mr. Anonymous Twitter-Troll bin und dann irgendwie einer sagt, keine Ahnung, ey, deine Mutter. Soll sich mal waschen, ihre Fotze stinkt oder so, ne? Dann, keine Ahnung. Ob das Waffen sind. Beispiel. Ja. Das sind so die Beispiele, die ich gerade mal nennen kann. Die mir so spontan einfallen. So jeden Tag. Genau. Ja, Trollen ist auch nicht mehr das, was es mal war. Weißt du, früher haben die Minister versucht, die Leute aus Glatteis zu führen. Und heutzutage, aber das liegt auch einfach an den Leuten selbst, ja, wird nur noch versucht rumzutriggern, ja, weil dann einer ankommt und sagt irgendwie im Internet dann vor allem noch, das und das und das und das sind die Dinge, die mich aufregen, oder so, oder traumatisiert haben. Bitte, bitte nehmt doch Rücksicht auf mich, ja. Sagt er im Internet. Genau. Wirklich, dass niemand existiert, der ihm dann irgendwie aus Häme oder so, ja, eins auswischen möchte, ja. Oh, das ist doch schon, das ist doch das eine Idee. Das kennen wir auch gar nicht aus der Schule zum Beispiel oder so. Das passiert nur im Internet. Sobald jemand eine Schwäche zeigt, das passiert nur im Internet, dass die Leute dann draufhauen. Nein, das ist doch, wir haben uns doch früher in der Schule nicht über Brillenträger lustig gemacht, ja. Und bei mir hat man doch nicht gesagt, irgendwie, bei mir hat man sich sogar lustig gemacht, weil ich so früh Bartwuchs bekommen habe. Ich meine, denen ist alles recht, ja. Und das sind halt eben auch, das ist halt bei Trollen genauso, ja. Und wenn du halt irgendwie dann da hingehst und, keine Ahnung, irgendwie erwartest, dass dann jeder dich mit offenen Armen empfängt und so und dich in Watte packt und so, ja. Dann ist doch ein böses Erwachen erleben, ja. Ja, die weil, Realität was ist. Die Leute verstehen einfach das Mindset von so Trollen nicht. Ja, das ist halt, wenn du die zensierst und wenn du die bannst, wenn du die kritisierst und wenn du versuchst, sie bloßzustellen, dann ist das für sie, weißt du, die sitzen dann nicht zu Hause und denken sich so, der hat recht. Nein, das ist für die eine Herausforderung. Ja, dann versuchen sie es erst recht. Und das begreift halt irgendwie keiner, habe ich das Gefühl. Die versuchen immer noch an normal denkende Menschen zu appellieren. Gott. Ja, habe ich noch einen schönen Monolog hier gehabt. Mit diesen Worten den Stream beenden. Können wir machen, ja. Wir sind ja auch schon bei fast 2,5 Stunden. Mit wird Zeit. Ja, wir sind ja später angefangen, ne, wegen technischer Probleme. Ja. Geht doch schon. Ja, ich hätte jetzt auch lieber noch was Lustiges zum Schluss gehabt, aber irgendwie... War doch fast schon lustig, oder? Genau, wir haben uns über die Dummheit von allen Leuten gerade amüsiert. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich hatte vorhin noch irgendeine Geschichte, die ich ansprechen wollte, aber dann habt ihr da, weiß ich nicht, meine gute Laune hinterm Haus erschossen, ja. Der verbalen Gewalt. Ja, da war der verbal gewalttätig. Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Habt ihr die Dinger gesehen, die ich in der Gruppe, in unserer Twitter-Shitlot, nee, Quatsch, in der Dings gepostet habe? Diese tollen Screenshots. Die Tugendfurie-Screenshots. Ist zu geil, oder? Die alte ist wirklich, die ist Unterhaltung pur, ey. Ja. Sie isst offensichtlich gern. Wer wäre drauf gekommen? Wer wäre darauf gekommen? Nein, auch, ach, das ist, ja. Ich weiß nicht, ob sie in den Stream passt oder so, aber sagen wir es mal so, sie hat heute wirklich große, große, große Probleme, von Social Media fernzubleiben. Ne? Ich meine, es ist Valentinstag und keine Ahnung, es ist halt, ja. Keiner will sie ficken. Kompensiert irgendwas? Ja, ich weiß es nicht, ich glaube schon, ja. Auf jeden Fall sagst du die ganze Zeit, oh, blöden Maskus, und so, weißt du? Ich glaube, die muss mal einer richtig durchknudeln, wenn du verstehst, was ich meine. Oh, ja, nee, fang nicht so an, das werden sie sich auf jeden Fall rausbringen. Doch, komm, jetzt einer muss jetzt hier fürs Team. Verbal Shitposting. Ja, ich habe eine Freundin, also ihr beide seid dran. Ich bin solo und glücklich. Woohoo. Ja. Willst du glücklich bleiben? Oh mein Gott. Das ist so meine komplizierte Art und Weise zu sagen, dass sie nur einen Schwanz braucht. Nein, Quatsch. Aber ich glaube, denen würde es besser gehen, wenn sie einen Partner hätten, bei dem sie sich mal auskotzen können oder so. Ja, aber wie geht's den Partnern dann? Also... Deswegen, ich sehe das ganz anders. Ja, muss natürlich ein Nehmen und Geben sein, das ist ja klar. Ich bin der Meinung, die sollten das bekommen, wie sie es gerne haben möchten, ihre Welt ohne Männer. Echt? Sich einfach irgendwo einsperren und... Wiegtau. Women going their own way. Ja, gut, ist doch hier schon. Aber gibt es das eigentlich noch nicht? Aber dann bitte auch ohne alle Errungenschaften, die Männer der Welt gebracht haben. Also in einer Höhle... Mit kaltem Essen und... Vorsichtig, mein Freund. Wenn du so anfängst, heißt es bald irgendwie, ja, ohne weibliche Errungenschaften, da wärst du überhaupt nicht geboren worden, ja? Ja, also man sollte sich auf jeden Fall von diesen Leuten fernhalten, solange wie die so antimäßig sind. Also ja. An meiner Zeugung waren auch, glaube ich, beide Geschlechter beteiligt. Also... Oldschool. Ja. Bist ja dein Vater dir aus dem Schlauch gekrochen, oder? Ja. Ach, unglaublich. Ja. So viel zum Games-Pilot ist scheiße übrigens. Games-Pilot ist für den Arsch. Also guck jetzt auch nicht mehr so oft drauf, aber das, was ich so manchmal peripher mitbekomme, reicht mir schon, um meine Meinung zu verfestigen, dass mal Games-Pilot den Saft abdrehen müsste eigentlich endlich mal, ja. Da kann der Kugel bei seinen feministischen Freunden auf Blog rumlügen, habe ich kein Problem mit. Wieso schreibt Kugel auch für Gamespilot? Ach nein, aber du weißt doch, die ganze Klick hängt immer zusammen. Ja, das war nicht der Kugel, sondern der, ich verwechsel den immer mit dem Setup Wizard und mit dem anderen. Doomshot. Genau, der Doomshot. Dumpshot. Kamshot. Ja. Genau, so ist halt. Ja. Ich habe dem Herrn Kogel auch nochmal den Stream von letzter Woche ans Herz gelegt, weil wir da so eine kleine Meinungsverschiedenheit auf Twitter haben. Ich habe gesagt, er soll sich mal die ersten Überraschung anhören und dann nochmal mit mir diskutieren, aber da kam dann komischerweise. Ach, das ist, ich habe ihm damals, ging es dann irgendwie los und er hat dann irgendwie gesagt, ich habe mir euren Stream angehört, in den ersten paar Minuten gleich wieder hier die Feministen, die Bösen, bla bla bla bla und so, ja, habe ich gesagt, das ist eine glatte Lüge, in den ersten drei, vier Stunden fassen wir die Gamergate-Woche zusammen, so, weißt du, und er meinte irgendwie, wir hätten da wieder über die Witze weggelabert oder irgend so eine Tante, weiß ich nicht genau, ja, also, komm, weißt du, dem muss ich überhaupt nichts verlinken und die gucken da eh nicht nach, ja. Ja, so oder so. Also ich kann mich schon irgendwie erinnern, dass wir natürlich hin und wieder, wenn irgendwie in den Happenings irgendwas war, was jetzt mit Feminismuskram zufällig zu tun hatte, dann auch mal abgeschwiffen sind in unseren größeren deutschen Zusammenhang. Ne? Ich meine, es bietet sich ja an bei uns. Ja, aber ich weiß genau, dass der Link, den ich eben verlinkt habe, da ist es halt eben am Anfang nur um Gamergate gegangen. Da merkst du auch mal wieder sofort, wie die Leute halt eben denken. So nach dem Motto, du hast gesagt Feminismus und das war nicht in einem positiven Zusammenhang. Ja. In anderen Worten, du weißt nicht, worum es geht, du hast keine Ahnung, du darfst dich überhaupt nicht äußern, deine Meinung ist sowieso von vornherein falsch. Ich sag nur hier diese, hier die Kader hier bei Twitter, diese Rönnecke. Wie ich da mal in ihren Stream reingehört habe, wo sie sich über meinen Ruhrwohne-Beitrag da ausgelassen hat. Wo sie auch nochmal, dann sagen sie wieder, das ist alles nur die Schuld von den Feministinnen. Alles nur die Schuld von den Feministinnen. Ja, das ist halt eben das, was bei denen hängen bleibt, ne? Und das ist halt eben der Kernfokus, die sind hängen. Ja, bei Gamergate könnte man ja nun mal auch irgendwie der Meinung sein, dass da die Schuld bei den Feministinnen ist. Ja, komisch. Vor allem, ja, wenn da irgendwie ständig aus deren Ecke irgendwas kommt oder so, dass man darüber redet, ne, kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Ja, auch diese ganze Vorwurf schon alleine an die Subkultur jetzt sexistisch und so zu sein und dieser akademische Unterbau davon, auf den sie alle aufgesprungen sind. Das war ja quasi genau das, worauf ich mich da konzentriert habe, wo sie sich alle drüber ausgeschissen haben, dass ich mich da nicht zu äußere, zu den angeblichen Bedrohungen und diesen ganzen Quatsch, den die halt die ganze Zeit immer nur geschrieben haben. Ja, da haben sich auch schon genug Leute geäußert. Das ist dann wieder so dieses Pseudo Pseudo-Ausgeglichenheit, so nach dem Motto, ich bestimme darüber, was irgendwie eine ausgeglichene und differenzierte Debatte ist und wenn du irgendwie meine Talking Points hier nicht unterbringst und so tust, als wäre das alles Realität und Kram, dann ist es natürlich alles minderwertig und dann ein bisschen Extremist und dann darfst du dich überhaupt nicht äußern und tralala blub. Deswegen kotzt mich das ja auch immer so an, wenn dann, ja, das ist irgendwie so von wegen, ja, halt so diese nein, das ist alles viel zu extrem, so, warum beschäftigst du dich damit so viel, das ist alles falsch, so, und warum beschäftigst du damit dich und ja, ich mach das nicht. So, ich nehme das alles nicht so ernst. Aber jetzt sage ich dir mal genau, dass das alles falsch ist, was du sagst, weil ich weiß es trotzdem besser als du. Obwohl ich da mir es nicht angeguckt habe und mich nicht mit befasse und fertig und so. Ja, ist ja auch immer schön mit dem Zoe-Post. So, ich lese den nicht, weil das ist Harassment. So, du solltest ihn aber lesen, bevor du sagst, dass es Harassment ist. Mhm. Ja. Habt ihr eigentlich, das fällt mir jetzt mal ein, habt ihr die Geschichte mit Milos Auftritt da in Amerika mitgekriegt? Wo sich da die ganzen Tussis Menstrualblut ins Gesicht geschmiert haben und dann irgendwie nach 5 Minuten wieder abgedackelt sind, weil sie ausgelacht wurden und die anderen Leute Trump, Trump, Trump gerufen haben. Genau. Ja. Der Milo macht so eine Vortragsreise durch die USA und er war auf, ich weiß nicht auf welchem Campus das war, auf jeden Fall. Rutgers war das in New Jersey. Auf jeden Fall sind da dann Aktivistinnen von Black Lives Matter und feministische Aktivistinnen irgendwann aufgestanden und haben sich rote Farbe ins Gesicht geschmiert und damit ihre Opferstellungen dargestellt, den kompletten Raum eingesaut mit der roten Farbe und auch die Leute außenrum eingesaut mit der roten Farbe. Und nachdem wie sie dann angefangen haben, ihre Black Lives Matter Parolen zu brüllen, hat dann irgendwer im Publikum angefangen, Trump, Trump, Trump zu rufen und war der größere Teil der Leute am Trump, Trump, Trump rufen und dann haben sie sich irgendwann beleidigt verpisst nach 5 Minuten. Ja, das war auch, gibt es auch sehr schöne Videos von, sehr, sehr humorig. Bescheuert, oder? Warum macht man das? Welches Zeichen willst du damit setzen, wenn du dir Menstrualblut ins Gesicht schmierst? Ich weiß nicht, ob das Menstrualblut war. Ich dachte eher, das ist so das Blut, das irgendwie an den Händen solcher Leute wie Milo klebt oder so. Ja, aber es ist doch Menstrualblut. Ja. Er hat doch niemanden abgestochen. Ja. Nee, es war irgendwie so ein Kunstkram. Kunst. Also, das war gar nicht das Blut. Ach so. So wie die Frau mit dem Spaghetti in der Vajazzle. Ja, und ich weiß noch nicht, ob diese Trump-Nummer da wirklich so klug war, weil ich habe es jetzt zwar noch nicht gesehen, aber ich sehe das schon kommen, dass sie dann irgendwie meinen, so nach dem Motto, hier so kommen die faschistischen Rufe hier irgendwie. Ja, gut, aber das ist doch immer so, der eine Extremismus triggert den anderen, um dieses Wort mal zu benutzen. Ja. Also Trolle, ich habe es ja gerade gesagt. Und klar, was bringt solche Black Lives Matter Leute mehr auf die Palme als Trump? Nix. Also hätte ich, glaube ich, auch in die Kerbe geschlagen, nur um sie zu ärgern. Ich, wie gesagt, ich habe mit Trump oder hier in Deutschland mit der AfD oder so nix am Hut, aber um so Leute zu ärgern, warum nicht? Feel the burn. Hm. Ja, Bernie Sanders will make anime real. Was ist das? Das ist ein Wahlslogan. Nee, das ist nicht wirklich ein Wahlslogan. Ja. Gut, aber keine Ahnung. Das ist halt, ich weiß auch nicht, ob der Trump nur am Trollen ist oder ob er das wirklich alles so ernst meint. Ich meine, bei seinem Ego könnte ich mir vorstellen, dass das ernst meint. Aber ich habe damals auch nur getrollt. Ja, natürlich. Nee, man fand's lustig. Damit wir den auch noch untergebracht haben. Das ist voll schlimm, ey. Wie kannst du jetzt denn damit anfangen? Weißt du, ist so unsere Pflicht, dass wir in 1000 Jahren immer noch total schuldig sind deswegen und so. Ja, ach, keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr. Aber immer dieses ganze Leute ankacken und ja, hat ja auch schuldig der, fühlen lassen wegen irgendwas. Unser Lieblingsvollidiot hier aus Deutschland. Welcher? Oh, der eine, Kasper, der auch immer bei Gamergate auf der deutschen Dings so abnervt. Ah, oh, der Ben Flavor. Der hat doch auch wieder jetzt die Tage so einen tollen. Of course, this has nothing to do with Gamergate. Of course, verrückte Einzeltäter. Und dann hat er irgendwie dazu einen Screenshot gepackt, wo jemand sagt zu ihm, stop lying, you are a descendant of Nazis. Finde ich lustig, wenn jemand aus der progressiven Ecke dann über Nazi-Shaming sich aufregt. Echt? Weil ich meine, die shamen jeden, der nicht bei 3 auf den Bäumen ist, der eine andere Meinung zur Flüchtlingskrise hat, ja, mit dieser Geschichte. Und dann regen sie sich drüber auf, wenn Leute aus dem Ausland ihre Nationalität dazu missbrauchen, um sie damit auf die Palme zu bringen. Viel bigotter geht es nicht mehr. Ich habe noch mal eine andere Sicht drauf, und zwar sind die nicht der Meinung, wir wären alle so Rechtskonservative und Nazis und Faschisten und was der Geier nicht was, so wie der Bonacker da gemeint hat. Also normalerweise ist es doch komisch, dass Gamergater ihm sagen würden, er wäre ein Nazi. Normalerweise müssten die doch sagen, du nicht Nazi oder so. Und die jetzt selber Nazis sind, ist doch eigentlich merkwürdig, oder? Naja, das weißt du doch, das wissen wir ja spätestens seit Laser Sushi, die ja auch gesagt hat, eigentlich verorten die sich ja alle links, aber ich glaube, das sind trotzdem Nazis. Ja, das mit dem Glauben, das hat sie ja nicht gesagt, aber sie hat ja vorher ein Netz gegen Nazis uns als rechte Gruppierung bezeichnet und dann gemeint, die rechten Gruppierungen, für die wir ja stereotyp sind, würden sich unter anderem durch ihre Führung äußern. Aha, welche? Ja, eben. Ja. Wann immer ein Ideologe deinen Charakter beurteilt, ist diese Beurteilung fast immer wahr über seinen eigenen Charakter. Sargon's Law. Wurde das nicht auch geschrieben in SJWs Always Lie? Das ist, kommt aufs Gleiche raus, aber wird passen, ja. Ja. Ja. Haben wir es heute wieder, ne? Ja. Ja. Jetzt haben wir es aber. Aber ein interessanter Stream, das muss ich mal sagen. Ich bin zwischendrin mal mehr zugehört als was gesagt. Ja, Themen haben wir ja auch genug dann noch für nächste Woche. Das auf jeden Fall. Ja. Okay. Gut. Dann sage ich mal auf Wiedersehen. Mhm. Danke fürs Einschalten mal wieder. Ich finde es schön, dass hier immer dieselben Leute mit dabei sind und so. Also es bekräftigt einer nochmal, auch diese Streams weiterhin zu machen. Ne? Weil es gibt ja anscheinend doch Leute, die das interessiert. Zum Glück. Ja. Ja. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns nächsten Sonntag. Tschüss. Tschüss.